Claudius would call Saint Vitalis. Ja, bist du schon manifestiert? Psst. Sag A. Bin ich beim Zahnarzt? Nein, du bist bei dem Quantum Sound from Manifestation. Deswegen frage ich dich, ob du schon manifestiert bist. Hast du mich A sagen gehört? Steht hier, man ist nur dann manifestiert, wenn man A sagt? Ja, mach nochmal Sekunde 1. Da steht, close your eyes and say A. Da steht aber nicht, if you don't do this, you are not manifested. Doch, das steht da implizit. Nein. Jedenfalls finde ich ja, das klingt wie ISIS Hintergrundmusik. Wieso? Hast du dir schon mal so ein ISIS Propaganda-Video angeguckt? Nein, ich habe tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, Wertvolleres mit meiner Zeit zu tun als das. Jedenfalls klingt das exakt genauso. Aha. Nun, Liebix unterhalte nix Organismix. Liebix und auch Unliebix. Unterhalte nichts Organismus. Weil wir an die Teilnahme an diesem Erlebnis keine verhaltensbewertenden Adjektive knüpfen so sollen. So ist es. Ich würde sagen, du twitterst mal, dass es jetzt losgeht. Das würdest du also sagen? Ja. Die Lesestunde geht heute auch auf Sendung. Ja, ist richtig. Da hat er der Recht, der Kabackhaus. Woher er das weiß. Mein geliebtes Fräulein Backhaus, wo befindet sich der Schlüssel zu dem Kackhaus? Ja, ja? Das ist bedauerlich. Oh Mann, was noch viel bedauerlicher ist, ist, dass ich gleich irgendjemanden töten muss wegen dieser furchtbaren Didgeridoo-Musik im Hintergrund. Du hast schon so oft irgendwelchen Leuten den Tod angedreht und es ist absolut gar nichts passiert. Ja, ist doch gut. Ich bin keine kaltblütige Mörderin. Sondern ein Schwätzer. Mm-mm. Schwätzbacke. Nein. Labersack. Du bist ein Labersack. Genau, weil ich ja dauernd Sachen sage, die ich nicht mache. Genau. Leider nein, leider gar nicht. Leider doch. Sonst würde ich sagen, ich würde dir jetzt gerne eine reinhauen. Nein, das würdest du nicht. Das würde ich sagen. Uns und? Nicht machen. Du behauptest auch die ganze Zeit, dass du... Ich kann das jetzt nicht sagen. Ich kann das nicht in der Öffentlichkeit sagen. Es geht einfach nicht so. Okay, Freunde. Meinst du von deiner Mutter? Ja. Wenn du denkst, dass ich das noch nicht gemacht habe. Hör auf damit, Mann. Wir müssen vielleicht oder sollten, wir müssen bekanntlich gar nichts, aber wir sollten, bevor wir mit unserem heutigen Buch loslegen, eine Ankündigung machen. Bevor wir allerdings die Ankündigung machen, habe ich noch ein bisschen von dem zu tun, was man im Neudeutschen Housekeeping nennt. Das hat jetzt nichts mit Genen zu tun. Kleines High Five an die Genetiker und uns. Ich habe es verstanden. QPCR. Ja, oder auch nicht QPCR, sondern... Aber auch QPCR. Ja, eigentlich nicht. Weil man ja, Haushaltsgene gibt es ja in dem Sinn nicht. Ja. Also schon, aber die eignen sich nicht als Referenz. Ja. Aber ich schweife ab. Jedenfalls habe ich ein bisschen Housekeeping zu tun, denn beim letzten Mal habe ich versprochen, wenn ein Hörix das... Ein X-Hörix. Wenn X-Hörix das Rätsel löst mit der Tachyoskopie, dass ich dann eine bestimmte Bezeichnung für Dix-Hörix verwenden werde. Und wenn es um Metal-Rätsel geht, hat sich unser guter alter Fliegenschubser ja als verlässliche Quelle erwiesen. Und deswegen, Achtung, der Fliegenschubser ist echt eine coole Sau. So, erledigt. Hervorragend. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Fliegenschubser. Diese Ehre wird bei weitem nicht jedem zuteil. Nicht mal David Icke. Ja. Warum liegt da ein Stück Müsli auf der Fensterbank neben einer Büroklammer? Du solltest dringend zu einem Neurologen gehen. Das ist Müsli, ich sag's dir. Wenn es Müsli ist, dann iss es bitte. Das ist weiße Schokolade. Okay, Claudia isst gerade Müll. Ich glaube, dass das so ein Filzgleiter von den Möbeln ist. Nein, danke, ich möchte keine Filzgleiter essen. Filzgleiter schmilzen nicht auf der Hand. Jetzt zerreibt Claudia den Müll, den sie gefunden hat, auf ihrem Körper. Aber riech mal. Nein, danke. Das riecht nach weißer Schokolade. Ja, schön. Das ist weiße Schokolade auf diesem Knuspermüsli von Köln. Das macht irgendwie... Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Eine unangenehme Haut. Gut. Ich muss das mal... Also, dann kommen wir mal zum Buch. Nein, wir kommen erst zu unserer Ankündigung. Und zwar, Dix Hörigs, die in Deutschland wohnen. Genauer gesagt in Berlin. Oder die Absicht haben, nach Deutschland-Berlin zu kommen. Die wird ein großes Spektakel erwarten. Dix wird ein großes Spektakel erwarten. Denn wir kommen nach Berlin. Wieso? Du weißt wieso. Ich mag Berlin nicht. Ich auch nicht. Okay. Aber wir kommen trotzdem nach Berlin. Denn wir werden da live lesen. Kann ich nur lachen. So sieht's nämlich aus. Jetzt komm, fall mal ein bisschen ein in diesen, ich will das nicht alles alleine erzählen. Ja, da in Berlin, dieser ungustiösen Stadt, wird verliehen? Ein goldener Aluhut wird verliehen. Genau, so ist es in verschiedenen... Weiß man schon an wen? Ja, also ich glaube, also das steht auf der Homepage. Ich glaube, Xavier Naidoo hat auf jeden Fall eine Kategorie gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Hat er nicht letztes Jahr schon gewonnen? Letztes Jahr gab es den goldenen Aluhut, glaube ich, noch nicht. Verwechselst das mit dem goldenen Brett. Ah ja, richtig. Der österreichischen Veranstaltung. Mhm. Ja, jedenfalls... Wie seit gestern bestätigt ist, werden wir gleich zweimal auftreten. Einmal werden wir aus UFO-Werken lesen. Das ist ganz wichtig. Und einmal werden wir aus Gesundheitswerken lesen. Das heißt, ihr habt 50 Minuten ungefilterten Live-Lesostunde-Spaß dort. Unfassbar. Unfassbar. Das wird... Ja, das wird im Prinzip ablaufen wie jede andere Lesestunde auch. Oder auch wie überhaupt keine Lesestunde bisher jemals. Ja, also was wir diesmal natürlich machen müssen, ist uns ein bisschen vorbereiten. Das bleibt leider nicht aus. Come on. Ja, sorry. Yeah, wir müssen uns zumindest die Bücher raussuchen. Und wir werden natürlich nicht die Texte vorher lesen, denn wir wollen ja selber auch ein bisschen... direkt darauf reagieren. Naja, die journalistische Stärke dieses Formates liegt ja in seiner Unvoreingenommenheit. So ist es. Und deswegen werden wir vermutlich Bücher raussuchen und Kapitel, in denen es etwas zu lesen gibt. Und was? Dann, Bücher, in denen was zu lesen gibt? Das ist da in denen es etwas zu diesem Thema zu lesen gibt. Und die werden wir dann beackern. Würde ich mal so sagen. Nein, ich beackere grundsätzlich nicht. Ich bin kein Landwirt. Ich lese daraus. Das war ein Stilmittel. Ja, ein schlechtes. Du bist ein schlechtes Stilmittel. Deine Mutter ist... Hör auf! Und vielleicht werden wir sogar was von ihm vortragen. Man weiß es. Man weiß es nicht. Ja, das wird... Sucht einfach in unserem Blog oder unter der goldenealuhut.de, glaube ich, oder goldenealuhut.de, ich glaube, das ist der goldenealuhut.de, gibt es auch bei Twitter. Und da werdet ihr dann erleuchtet werden von uns. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wenigstens ein paar Unterhaltnix, Organismix da aufkreuzen. Ich fände es allerdings auch geil, wenn keiner da wäre. Das würde mir auch sehr gut gefallen. Ja, wenn wir dann so weggebuht werden, weil die Leute mit dem Format nicht klarkommen. Ja, oder auch wenn einfach alle schon weg sind, wenn wir kommen. Wenn alle gar gegangen sind. Weil wir kommen. Weil wir kommen oder obwohl oder wie auch immer. Ja. Ja, das war das Organisatorische. Muss man wissen. Und nun werden wir uns unserem Buch widmen. Ja, das ist diesmal in elektronischer Form liegt das vor und wurde uns zur Verfügung gestellt von Dix Organismix mit dem Twitter-Namen @dragoncarcass. Das beschnurrbartete Einhorn. Ja. Und vielmals angekündigt, unterbrochen nur durch unsere Sonderfolge, kommen wir jetzt also endlich zum Buch Quantenbewusstheit. Von Michelle Heinz. Selbstbefriedigung durch die Kraft der Welle. Befreiung. Also Befriedigung würde vermutlich irgendwie in den Kontext passen, weil ein riesiges Muschi-Gesicht darauf abgebildet ist. Das muss man tatsächlich sagen. Also das Cover sieht aus wie so ein Alien-Kopf mit so einem. Mit einer Vagina oben drauf. Ja, ja, also der Schädel, die Schädelform so. Die Schädelform ist wie so ein Alien-Kopf. Die Augen sind aber untypisch, weil mit Pupillen und Iris ausgestattet. Und auf der Stirn prangt eine große goldene Vagina. Du musst Scheide sagen. Ja, warum auch immer das so ist. Wir vermuten also einen leicht obszönen Inhalt. Ja. Würde ich sagen. Gut. Das ist also auf einem riesigen Kreis abgebildet. Dieser Kreis ist das Gesicht und auch die Vagina. Nee, da ist das Kreis. Es gibt noch so eine leicht anmerkbare Kontur, die eben die Assoziation des Alienschädels weckt. Deswegen ist das Kreis nicht das Gesicht. Meinst du, das ist eher so ein Heiligenschein oder so? Das ist einfach ein weißer Kreis. Das ist so eine relativ einfache Form. Mit golden umrandeten Dingern. Gut, also der Hintergrund des Buches und der Grafik ist komplett schwarz. Die Schrift ist Times New Roman und auch so ja versucht in demselben Goldton zu sein wie der Goldton diese Vagina, ist aber nicht so. Wenigstens hat es Serifen, das ist ja schon mal etwas. Ja, tipptopp. Gibt es einen Klappentext? Nope. Nein. Das heißt... Ich gucke mal eben nach. Ja, also dann steht hier Lösung aus der Selbstsabotage mit der Zwei-Punkte-Methode. So was hatten wir aber schon mal, ne? Zwei-Punkte-Methode, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, das liegt daran, dass das alles dasselbe ist und es einem letztlich am Ende alles bekannt sein kann. Bewusstheit bitte, Quantenbewusstheit. Wieso kommt eigentlich nicht hier das mit der Kassette? Was mit welcher Kassette? Amazonien. So. So. Oh, ich sehe gerade, es gibt ganz viele Quantenbewusstheitsbücher von dem Typ. Also wir haben nämlich jetzt Selbstbefreiung und es gibt noch ganzheitliche Entscheidungen, Beziehungen heilen mit der Quantenwelle. Das werde ich ja fast noch geiler gefunden. Quantenliebe. Nein sagen mit der Zwei-Punkte-Methode. Na, okay, wow. Ihn. Und unseres ist das Einzige mit der Muschi obendrauf. Das Muschi-Gesicht. So, also mangels eines Klappentextes lese ich jetzt die Kurzbeschreibung. Meist wissen wir genau, was gut für uns wäre, aber wir tun es nicht. Warum? Ob es um körperliche Betätigungen geht, deren Wert wir für unsere Gesundheit erkannt haben, Wichsen, oder ob wir uns gefährlichen Süchten, wie Rauchen, Alkohol, eine qualvolle Beziehung oder Wichsen, ausgeliefert fühlen oder immer wieder in als destruktiv erkannte Verhaltensmuster verfallen. Verantwortlich dafür ist stets unser innerer Saboteur. Viel zu oft geben wir unserer Selbstsabotage die Macht, unser Weiterkommen und unsere Entwicklung zu behindern. Um unser geistiges gesamtes Potenzial zu verwirklichen, gilt es, jene Teile in uns zu identifizieren und unschädlich zu machen, die stets gegen den Strom schwimmen, unsere Ambitionen zunichte machen und uns immer dann im Wege stehen, wenn es gilt, frei und unbeschwert voranzugehen. Bei dem gilt relativ viel. Dieses gilt ist ja schon im zweimal schlechter Stil. Dieses Buch hilft, die Tendenz, sich selbst kleiner zu machen, als man ist, auch dort zu erkennen, wo sie eher im Verborgenen wirkt. Darüber hinaus zeigt es Wege auf, die sehr... Ich bin 1,77, vielleicht hilft mir das noch größer zu werden. Wirksame, ja, nicht, dass da irgendwelche anderen Prozesse in Gang gesetzt werden. Wirksame Zwei-Punkte-Methode einzusetzen, um sich aus der eigenen Selbstsabotage zu befreien. Dazu wird diese uralte und seit einiger Zeit wiederentdeckte Methode zur Blockadelösung auf verständliche und leicht nachvollziehbare Weise erklärt. Für die ganzen Trottel. Und anhand vieler typischer Beispiele in einem breiten Anwendungsspektrum vorgestellt. Also, wieso, woher kommen denn diese ganzen uralten Methoden immer? Das würde mich echt mal interessieren. Die müssen die ja irgendwo ausgraben. Ja, das steht wie ja viele hoffentlich uralte da drin, Methoden gibt es denn noch? Diesmal, es werden entweder die Sumerer, die Atlanter oder irgendwelche anderen Altvölker sein. Denk mal an unsere erste Folge. Et Michelle Heinz jedenfalls ist eine ursprünglich ausgebildete Ärztin. Da würde ich gerne mal die Approbationsurkunde sehen. Wobei ich jetzt auch nicht, also, ne, es kann doch durchaus sein, dass Ärzte mal, dass bei denen mal der Blitz einschlägt. Heute als Trainerin in der Persönlichkeitsbildung tätig, in Seminaren, Gruppen und in der Einzelberatung, parallel dazu als Autorin von Sachbüchern und Romanen. Habe ich jetzt schon öfter gelesen, dass als Qualifikationsmerkmal da steht Buchautor. Ja, Ja, ja, ich bin auch ein Buchautor. Ja, jeder ist ein Buchautor. Ich habe so ein Rezeptebuch mal ausgefüllt. Ich hatte früher so ein Poesiealbum. Mhm, ich auch. Es hatte mehr als 49 Seiten und dürfte damit die UNO-Definition dessen, was als Buch durchgeht, erfüllt haben. Schwerpunkt dabei ist immer die freudige und lustvolle Entfaltung des in uns angelegten menschlichen Potenzials auf allen Ebenen unseres Seins. Wichtiges Credo ist, wir brauchen nicht über uns selbst hinauszuwachsen, wir sind groß genug. Nur sollten wir aufhören, uns selbst klein zu machen oder anderen zu erlauben, uns klein zu machen. Wachsen wir also in uns hinein. Hört sich nach eingewachsenem Zehennagel an. Ich finde es gut, dass wir mal wieder ein Werk von einer Frau lesen. Ja. Wer weiß das? Wieder keiner. So ist es. Und jetzt begeben wir uns also auf eine Reise durch die Quantenbewusstheit. Also bis jetzt klingt das ja einfach nur nach Lebenshilfe, bla bla. Aber ich warte noch auf das gute Crackpot-Wissenschafts-Quantenargument. Für mich ist Quanten inzwischen ein derartiges Reizwort und ein Instantanauslöser für Facepalmen und zusammengebissene Zähne geworden, weil das also derartig inflationär von diesen Esoterik-Spinnern missbraucht, geschändet und auf sonstige Weisen übel mitgespielt wurde, dass ich fast aufpassen muss, dass wenn sich mir ein echter Quantenphysiker vorstellt, ich den nicht auslache oder dem gleich eine reinhaue, weil das also derartig wund missbraucht wurde, dieses Wort. Wir werden sehen, dass es wieder eine völlige Unkenntnis, eine komplette, vollständige, unrettbare Unkenntnis von jeglichem Aspekt der Quantenphysik hier zutage tritt, außer dass sowas, so ein Beliebigkeits, ein Legitimations, billiges Legitimationswerkzeug für Beliebigkeit und irgendwie so, ja, es ist irgendwie alles möglich und alles ist irgendwie mit allem verbunden und deswegen geht das und Gesetz der Anziehung und bla bla bla. Mhm. Claudia spoilt gerade und macht das. Da stand jetzt gerade, dass man nur noch 10 Minuten in dem Buch hat und dann dachte ich, das Buch ist vielleicht sehr kurz, aber ich glaube, dass der nicht checkt. Das checkt er schon nicht. Gut, also Selbstbefreiung durch die Kraft der Welle, Lösungen aus der Selbstsabotage mit der Zwei-Punkte-Methode. So. Dann ist Blabla Urheberrecht, blabla. Dieses Buch widme ich meiner wunderbaren Tochter Simone Therese. Was, wieso hat die keinen besseren Namen? Sowas wie Sternenkind Mondin Chelsea. Als mein Kind in mein Leben getreten ist, sie zu meiner klugen Freundin, liebevoll kritischen Lektorin und kreativen Wegbegleiterin geworden. Ich wette, die ist 2. Was für eine liebevolle Freundin. Wir teilen unsere Kunst ebenso wie unsere Energetik und niemand bringt mich so zum Lachen wie sie, Smiley. Für all das möchte ich ihr von Herzen Danke sagen. Sie hat in ihren 5 Lebensjahren, die sie bis jetzt verbracht hat, sich als wahre Kameradin erwiesen. Ich habe 2 gesagt. Das finde ich besser. Vor allen Dingen, weil sie als 2-Jährige vermutlich eine geeignete Lektorin für diesen Humbug wäre. Dieses Buch will und kann keine ärztliche Diagnose und Therapie ersetzen. Die Empfehlungen, immer dieser Disclaimer. Die Sie hier finden, sind vom Verfasser mehrfach erprobt. Und dann und für wirksam befunden worden. Jedoch kann keine Garantie für ihre Wirksamkeit übernommen werden. So ist eine Haftung für irgendwelche Schäden ausgeschlossen und weder Verlag noch Verfasser können für die Folgen, die aus der praktischen Anwendung oder beim Missbrauch der in diesem Buch enthaltenen Hinweise entstehen können, verantwortlich gemacht werden. Zum Beispiel, falls sie versehentlich die Weltherrschaft an sich reißen und was kaputt geht. So, jetzt kommen hier 3 Vorworte. Ich weiß nicht, ob wir die alle brauchen. Aber im ersten Vorwort habe ich eine Referenz beim Durchblättern gesehen zu Matrix Energetics. Oh, deswegen würde ich das gerne... Morphogenetische Felder, Rupert Sheldrake. Ah, okay, also gut. Wir lesen als erstes das Vorwort. Vorwort von Rolf Bernhard Geismann. Wer ist es? Nicht umsonst ist ja eines meiner Bücher ein Bestseller. Mhm. Rolf Bernhard Geismann, kannst du mal googeln. Unser Leben ändert sich täglich. Wer hinschaut, erkennt, wie spannend es ist. Jetzt kommt so ein Cut und dann so eine Szene in einem Berliner Vorort, wo jemand mit einem Feinripp-Unterhemd, das gelbe Flecken hat und einer Bierdose in der Hand Frauentausch anschaut. Büro für Baubiologie und Feng Shui, Rolf Bernhard Geismann, weißt du Bescheid. Alles klar. Falls übrigens das jemand mal in Anspruch nehmen möchte, kleinen Bahnring 19 in 59469 Ense. Mhm. Viele Menschen aber fühlen, dass sich etwas Neues auftut. Sie spüren Energien, die sie noch nicht kennen. Da beginnt dann die Suche. Und schon ist man mittendrin im Schwingungsfeld. Man spürt etwas. Möchte mehr erfahren. Oh, er ist ein World Angel. Der sieht auch aus wie der liebe Gott. Das stimmt. So kommen wir zu Wissenschaftlern wie den Quantenphysikern. Hörst du mir zu? Welche Quantenphysiker? So kommen wir zu den Wissenschaftlern wie den Quantenphysikern oder wir lernen die morphogenetischen Felder eines Rupert Sheldrake kennen. Mhm. Gibt es eigentlich hier eine Methode, die uns weiterbringt, die uns mit unserer Urenergie verbindet, die uns auch im täglichen Leben helfen kann? Ja, die gibt es. Wir nennen sie Matrixenergie und die Methoden, diese zu erspüren, zu fühlen oder auch anzuwenden, heißen Matrix Energetics. Matrix Energetics. Boom, boom, boom, boom. Oder auch Matrix in Form. Siehe auch Dr. Bartlett oder das Hede-Institut. Warte mal, Bartlett? Ja, das ist der Matrix also. Energetics. Genau. So. Hier haben wir also zum ersten Mal auch eine wirkliche Referenz innerhalb unserer Werke. Erfolg. Das hatten wir bis jetzt ja nur bei The Power und The Magic. Nee, The Magic und The Secret. Genau. Aber die Sache ist ja die, dass das irgendwie auf... Wir gehen am Freitag auch in ein chinesisches Lokal. Da kam auch schon der Ober. ja, das lässt ja auf sowas Ähnliches wie Konsistenz schließen. Ja, weiter hier. Wir sind nur noch immer noch im Vorwort. Wer sich jahrelang mit Energien beschäftigt, kommt in Resonanz zu Menschen, die auf der gleichen Ebene tätig sind. Man zieht sich quasi an. Erst die Unterbuchse, dann die Schuhe. Und dann zieht man sich aus. So erging es mir mit Dr. Michelle Heinz, Medizinerin und Seminarleiterin. Nice. Sie trat eines Tages vor ein paar Jahren in mein Leben und daraus wurde ein wahrhaft reger und konstruktiver Air Bunnies Austausch über Gott und die Welt, wie man so schön sagt. Vor circa einem Jahr war es, da meinte sie, dass ich mich unbedingt stärker mit der Matrix beschäftigen müsse. Besonders legte sie mir Matrix Energetics ans Herz. Matrix Energetics baut auf einer jahrzehntelangen Erfahrung und einer Vielzahl an Tausenden von Menschen erprobter Handlungen auf. Die wissenschaftlichen Grundlagen dafür entstammen der Quantenphysik. Wir haben damit eine Methode, die sehr tiefgehende Veränderungen erzeugt und mit nichts zu vergleichen ist, was man bisher kannte. Matrix Energetics neutralisiert und transformiert hinderliche Programme und gibt der Urmatrix die Möglichkeit, alles so wiederherzustellen, wie es sein soll, sprich der Blaupause entspricht. Also, die entfernen den Internet Explorer. Wieso? Weil hier steht, neutralisiert und transformiert hinderliche Programme. Und der Internet Explorer ist... Den gibt's ja gar nicht mehr. Ja, weil er ein hinderliches Programm war. Genauso wie damals dieser Navigator. Netscape Navigator. Ja. Ja, aber das ist der Vorgänger von Mozilla's Firefox, da will ich nichts hören. Den hatte ich früher. Jeder hatte den, der früher war. Ändern sich die Energien, ändert sich die Realität. Wir gehen wieder, ohne die uns behindernden Falschenergien, in die von der Urmatrix vorgesehenen Grundenergien. Ja, schön. Die Urmatrix befindet sich in der fünften Dimension. Unsere derzeitige Realität befindet sich in der dritten Dimension. Was also muss geschehen? Die Reptiloiden müssen Menstruationsblut trinken oder so. Kleiner Hinweis auf, welches Buch war das? Icke. David Icke. Icke. Ja. Was glauben Sie aus? Ja. Die Schwingungen unserer Urmatrix müssen, sagen wir, komprimiert, herunterverdichtet, besser heruntertransformiert werden. Zwischen der fünften und der dritten Dimension liegt, komm schon, die vierte Dimension, die Astralwelt, wo sich all unsere Glaubensgrundsätze, Empfindungen, Überzeugungen, Worte, also alles, was je an Gedanken gedacht wurde, das ist eine Menge Holz. Alles, was je von Menschen gefühlt wurde. Da muss ein alter Informatiker lange für klicken. Das... Das war lustig. Hast verstanden, ne? Eine Matrix ist also ein interaktives Energiefeld. Also gehen Schwingungen. Also gehen Schwingungen mit gleichen Schwingungen in Resonanz. Dadurch können sich Programme aufbauen, auch ohne unser Zutun. Diese wirken dann prinzipiell ohne Kontrolle oder Einfluss unseres Verstandes. Dadurch kann es sein, dass so manche Dinge, die wir ausführen wollen, die wir uns wünschen, sabotiert werden. Ja, wenn der Verstand im Sack ist, dann kann ich mir das schon vorstellen. Das kann so weit gehen, dass sogenannte Sabotageprogramme uns immer wieder behindern, das zu erreichen, was wir wollen und was uns eigentlich zusteht. Kurz vor dem Gelingen einer Sache werden wir plötzlich ohne unser Zutun ausgebremst. So etwas kennen Sie bestimmt auch. Da haben Sie den ganzen Tag nicht geraucht und plötzlich rauchen Sie wieder. Einfach so. Ja. Gerade merke ich, dass ich einem wunderbaren Buch vorgegriffen habe, welches Michelle Heinz wie aus dem Nichts soeben geschaffen hat. Gechannelt hat. Es fasziniert einfach. Danke dafür, Michelle. Rolf Bernhard Geismann, Geoalchemist, Baubiologe, Feng Shui-Berater, Kreativwerkstatt für biologisches Bauen. Baubiologe. Das, ich finde Geoalchemist viel besser. Vor allem Biologe ist nicht geschützt, Diplombiologe ist geschützt, Baubiologe ist bestimmt nicht geschützt. Ja, das ist ja eigentlich nur schwa in dem letzten Absatz. Ach so, ja, das ist übrigens das Vorwort für irgendein Buch von dieser Ollen, Kauf das Wahl oder so. Ja, Vorwort der Autorin brauchen wir dann nicht mehr, oder? Nö, das ist ja... Also ich finde es gut, dass die auch überall in ihrem Buch Smileys drin hat. Das zeugt von Professionalität. Ja, also gehen wir mal aufs Inhaltsverzeichnis. Oh, Himmels Willen. Okay. Also wir hatten die Vorworte, dann haben wir Grundlagen. Bewusstsein versus Bewusstheit, Quantenbewusstheit. Ich würde sagen, Quantenbewusstheit ist, da das Buch so heißt, wird das ja wohl irgendwie was sein. Umgang mit der Absicht in einer polaren Welt. Ach doch mal Quantenbewusstheit, so heißt auch das Buch. Also ich soll jetzt weiterlesen, oder willst du? Die Quantenwelle. Ja, liest du mal, das war ja nur ganz kurz, liest du mal Quantenbewusstheit. Ich mache dann nachher die Zwei-Punkte-Methode. Darum geht es ja schließlich auch. Erstmal müssen wir die Quantenwelle auch noch lesen. Ja, guck mal. Mach mal hier. Die Quantenwelle ist wichtig, Mann. Darum geht es in dem Buch. Nein, es geht um Quantenbewusstheit. So und darunter steht Selbstbefriedigung mit der Quantenwelle. Nein, mit der Zwei-Punkte-Methode. Nein, mit der Quantenwelle. Und darunter steht mit der Zwei-Punkte-Methode. Genau. Was ich mit dem Begriff Bewusstheit meine, habe ich Ihnen nun dargelegt. Erlauben Sie mir nun, Ihnen zu erklären, warum ich Ihnen mit dem Begriff Quanten in Verbindung bringe. Ja, das würde mich wirklich mal interessieren, Rhonda Birne oder wie die heißt. Ich erlaube, sie heißt Michelle Heinz. Das ist alles dasselbe. Michelle Ashantakila Horstmannskötter Heinz. Mhm. Als Quantenbewusstheit bezeichne ich jenen geistigen Zustand, in dem wir nicht nur tatsächlich bewusst sind, sondern uns darüber hinaus der Quantenebene öffnen, indem wir bereit sind, all das anzuerkennen, was die Quantenphysik uns nahelegt. Ich muss diesen Absatz nochmal vorlesen, weil ich echt den zwar gelesen habe, aber mir dabei nicht zugehört habe. Als Quantenbewusstheit bezeichne ich jenen geistigen Zustand, in dem wir nicht nur tatsächlich bewusst sind, sondern uns darüber hinaus der Quantenebene öffnen, indem wir bereit sind, all das anzuerkennen, was die Quantenphysik uns nahelegt. Okay, das hat zwar jetzt nichts mit Bewusstsein zu tun, aber okay, also bis jetzt hat sie noch keinen Scheiß erzählt im Sinne von, ja... Ach doch, das ist schon jetzt so schwurbelig. Ja, aber es ist noch nicht sachlich falsch. Es ist einfach nur, okay, Quantenbewusstsein, sie definiert das so als, wir machen uns bereit für die Weisheiten der Quantenphysik. Gut, dann lass mal rollen. Zum einen, dass der feste Eindruck, den Materie uns vermittelt, eigentlich ein täuschender ist. Der Sessel, auf dem Sie sitzen, oder das Bett, in dem Sie liegen, das Buch, das Sie in den Händen halten, und letztlich auch diese Hände sind im Grunde nicht so fest, wie sie sich anfühlen. Okay, für Teilchenphysik 101. Auf subatomarer Ebene besteht all das aus elektrostatischen Ladungen, die ununterbrochen erscheinen und wieder verschwinden. Zum anderen wissen wir von den Quantenphysikern, von den Quantenphysikern TM, dass der Beobachter auf das Beobachtete einwirkt. Sie sprechen vom sogenannten Beobachtereffekt. Ich hoffe, ich glaube nicht, dass sie das meint, was die damit meinen. Doch. Heisenberg und so. Das meint die, denn die hat das alles verstanden. Dieser hat beispielsweise auch dazu geführt, dass die medizinische Forschung praktisch nur mehr im Doppelblindversuch praktiziert wird. Was? Der Beobachtereffekt hat dazu geführt, dass die medizinische Forschung praktisch nur mehr im Doppelblind. Ja, sie hat es also genau nicht verstanden. Wird unsterblich sein. Genügt. Auch diese Tatsache halten wir in unserer Quantenbewusstheit immer in unserem Hinterkopf. John Wheeler, ein anerkannter Physiker und Kollege Einsteins, geht davon aus, dass es unmöglich ist, dem Universum um uns herum einfach nur zuzuschauen. Das alte Wort Beobachter müsste aus den Büchern gestrichen und durch das Wort Teilnehmer ersetzt werden. Ich hatte immer eine Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen. Ich finde es erstaunlich, dass sie dir die gegeben haben. Ich war richtig scheiße. Aber das ist so, wieso gab es die nicht im Schwimmen? Wieso gab es die nur in verfickter Leichtathletik? Warum gab es keine Verliererurkunde? Da hätte ich ein Abo drauf gehabt. Das ist wieder dieses ja, wir müssen die Kinder irgendwie motivieren, auch wenn man 3 Stunden gebraucht hat für die 50 Meter und sich zwischendurch auch noch ich verlaufen hat. Ich finde, Teilnehmerurkunde ist schon ziemlich niederschmetternd. Und -3 Meter geworfen hat, weil einem der Ball hinten rumgefallen ist, muss man immer noch sagen, ja, du hast irgendwie auch teilgenommen. Beobachtet man Photonen, die Grundbausteine der Materie. Wollte nicht irgendwie die Bundesjugendspiele abschaffen? Ja. Weil da Kinder ja auch verlieren? Also nein, so. Weil das ist frustrierend. Ich finde das völlig bescheuert. Ich bin voll dafür, dass man die abschafft. Das sagen immer nur die dicken Kinder. Ich war kein dickes Kind, als ich da verloren habe. Ich war einfach nur sehr schlecht in Leichtathletik. Ja. Ja, und du hast doch eine Teilnehmerurkunde bekommen. Ja. Was willst du noch? Beim Schwimmen hätte ich eine Siegerurkunde gekriegt. Warum ich habe nur Ehrenurkunden bekommen. Oh, okay. Ich habe die Unterschriften von Richard Weizsäcker gesammelt, die andere Leute... Die waren auch auf der Teilnehmerurkunde. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Gib mal bei Google Teilnehmerurkunde ein. Ja, lies mal weiter. Wir waren gerade bei einem lustigen Halbsatz. Beobachtet man Photonen, die Grundbausteine der Materie? Wie beobachtet man die eigentlich? Die Grundbausteine der Materie. Ja, aber wie beobachtet man die? Man guckt zu. Mit dem Mikroskop oder mit der Lupe oder so? Ja. Hat dies bereits eine Auswirkung auf ihre Eigenschaften? Die Grundbausteine der Materie? Ja. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich stimmt das mit dem Standardmodell einfach nicht. Hat dies bereits eine Auswirkung auf ihre Eigenschaften? Sie gehen aus der Wellenphase in die Teilchenphase über. Quantenphysikalisch ausgedrückt heißt das Kollabieren. Mhm. So, siehst du? Siehst du? Ich sehe nichts. Da unten ist die nichts. Unterschrift. Ja, die Unterschrift vom Lehrer oder so. Nein. Na doch. Das ist nicht der Bundespräsident, so sehr du das auch gerne hättest. Das ist ein Scheiß. Der unterschreibt keine Teilnehmerurkunden, weil der nur für Sieger ist. Hier steht, Claudia bekommt als Anerkennung diese Urkunde. Sie war irgendwie dabei. Unterschrieben der Hausmeister. Der Hausmeister. Es wäre uns lieber gewesen, wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Dann hätte kein Baum sterben müssen. Aber gut, bei uns darf jeder mitmachen. Vielen Dank. So. Sie gehen wenn ich Photonen anschaue, gehen sie aus der Wellenphase in die Teilchen. Okay, du musst mir jetzt zuhören. Du kannst nicht die ganze Zeit googeln. Ich kann machen, was immer ich will. Du musst mir zuhören. Ich kann zum Beispiel jetzt, wenn ich will, weggehen. Ja, aber das wäre nicht cool von dir. Genau, aber dann liest doch auch mal weiter. Nein, das erst hier wenn kennst du fertig nicht, ne? bist. Nein, das kenne ich nicht. Genau, das zeige ich dir jetzt mal wieder. Oh, du bist ein Elitist. Kinder wie dich habe ich gehasst früher. Du bist früher. Ein Pauschalist. Eine Pauschaltouristin. Da, der Bundespräsident, siehst du? Da, Bundespräsident. Ja. So. Also, beobachtet man Photonen, hat dies bereits eine Auswirkung auf ihre Eigenschaften. Sie gehen von der Wellenphase in die Teilchenphase über. Quantenphysikalisch ausgedrückt heißt das kollabieren. Wir können also vermuten, dass das Beobachten tatsächlich ein schöpferischer Akt ist, wobei der Schöpfer eben unsere klare Bewusstheit sein dürfte. Wenn wir uns mit einer bestimmten Absicht im Zustand der Quantenbewusstheit befinden, bringt der Vorgang des Entscheidens für ein bestimmtes Ergebnis das Beobachtete dazu, sich auf diese Weise zu verhalten. Ja, oder auch nicht. Und genau dieser Tatsache bleiben wir uns bewusst, wenn wir in dem schwingen, was ich Quantenbewusstheit nenne. Wir gehen davon aus, dass eben wir... Eben hieß es noch, Quantenbewusstsein ist, wenn man sich öffnet für die Erkenntnisse der Quantenphysik. Energetisch, Mann. Das hier ist nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass wir, wie John Wheeler es uns vermittelt, wesentlich an der Gestaltung unserer Realität beteiligt sind. Ja, mit der Öffnung unserer Wahrnehmung für jene, für unser logisches Denken zwar nicht leicht verdaulichen, aber dennoch faszinierenden quantenphysikalischen Einsichten, legen wir fest, was wir zukünftig erleben, wie sich unsere Leben entwickeln. Aha. Das heißt zugleich aber auch, wenn wir die Parameter dessen, dass wir für Möglichkeiten öffnen, dann ist mehr Raum für das Übermögliche. Was ist das Übermögliche? Da muss ich Sie enttäuschen. Die 5 ist Leitl aus. Ich empfehle Ihnen 20. Spezialität von Haus. Ist Leitl aus. Oh mein Gott. Wir lernen, durch die Augen der erweiterten Wahrnehmung zu schauen, durch die Ohren der erweiterten Wahrnehmung zu hören und mit weit geöffnetem Herzen den erwünschten Ausgang bereits als Realität vorwegzunehmen und vor allem auch vorwegzufühlen. Nicht in deinem Happy Place sein. Hallo! Oh, ich war gerade in einem schöneren Ort. Um dann alle Erwartungen, die uns auch nur in irgendeiner Form einschränken könnten, loszulassen und es sich ereignen zu lassen. Dann kann wahrlich vieles geschehen. Dann sind wir in einer Welt der Wunder angelangt. Smiley, Ausrufezeichen. Hier. Ja. Der gute Microsoft Word Smiley. Ja. Im Grunde genommen geht es also um die Erweiterung des eigenen Bewusstseins in Richtung jener Bewusstheit, die auch dieses gar nicht mehr so neue Wissen mit einbezieht, das unseren bisherigen Horizont übersteigt und das von der Allgemeinheit gern ausgeblendet wird. Aha. Und dazu ist es hilfreich, die Ebene unseres Herzens einzuschalten. Quantenbewusstheit, wie ich sie wahrnehme, scheint mir nicht so sehr nur im Kopf lokalisiert zu sein. Sondern? Im Herzen, Mann. Für mich baut sich in diesem Zustand eine starke Verbindung zwischen meinem Herzen und meinem Kopf auch. Und was soll das denn schon wieder heißen? Weiß sie, dass das nur eine Metapher ist? Weiß sie, dass das Herz ein Pumpmuskel ist? Hat die das mitgekriegt? Die ist doch Ärztin. Also nicht. Eine starke Verbindung zwischen meinem Herzen und meinem Kopf auf und hier vor allem zu meinem eingeschalteten, Ausrufezeichen, Stirnbereich. Hm. Es kommt also zu einer gegenseitigen Öffnung. Die Öffnung meines Herzens, meines Gehirns für die Energie meines Herzfeldes und zugleich die Öffnung meines Herzens für meine erweiterte Bewusstheit. Schelle links, Schelle rechts. So, jetzt kommt wieder was ziemlich Gutes. Pass auf. Das elektromagnetische Feld um unser Herz ist seit neuesten Erkenntnissen etwa 5000 Mal stärker als das um unser Gehirn. Was? Was? Das elektromagnetische Feld um unser Herz ist seit neuesten Erkenntnissen, vor allem seit neuesten Erkenntnissen, etwa 5000 Mal stärker als das um unser Gehirn. So, jetzt lassen wir mal kurz überlegen, das kann das sein? Beim Herz gibt es eine Erregungsleitung, die mit autarken von autarken Schrittmacherzellen sozusagen initiiert wird. Und beim Gehirn gibt es die Ströme in Axonen, in Neuronen. Das sind die Schrittmacherzellen sind quasi Muskeln mit neuronalen Elementen. Das ist also Bullshit. Ich glaube, dass das komplett Hupe ist. Natürlich ist das komplett Hupe. Nein, ich meine, natürlich gibt es da Felder, weil es da bewegte Ladungen gibt. Also gibt es da natürlich Felder im Gehirn und im Herzen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das 5000 Mal... Aber im Gehirn gibt es wahrscheinlich mehr bewegte Ladung als im Herzen. Ja, das sage ich ja gerade. Aber vielleicht ist der Schädelknochen ein Strahlschutz. Kondensator. Genau. Ich finde, diese Theorie sollten wir... Ja. In die Welt schleudern. Kannst du das mal bitte auf Twitter schreiben? Was? dass der Schädelknochen ein Kondensator ist für die Ladungen im Gehirn. Und dass das unsere Theorie ist. Ja, weiter. Soweit heute messbar, strahlt es rund 2,5 Meter über unsere körperlichen Grenzen hinaus. Wobei die Wissenschaftler des Heart Math Institutes, Institut für Herzintelligenz, kannst du mal bitte Heart Math Institute googeln? Mach mal, lies mal weiter. Nein, ich muss jetzt wissen, was... Wir kommen nie zum Ende, wenn du das immer jetzt alle zwei Sätze unterbrichst. Was? Heart Math Institute. Wir müssen ja wissen, was das ist. Also Bullshit. Non-Profit Research and... Also absoluter Bullshit. Sieht sehr professionell aus, die Seite. Könnte also in die ekelhaft professionell Ecke kommen. That connect us with the heart of who we truly are for living healthier, fulfilling lives and building a brighter future. Research and develop reliable scientific-based tools to help people bridge the connection between their hearts and minds and deepen their connection with the hearts of others. Also einfach nur bla bla, irgendwelchen Dummkack-Schwachsinn. Aber da steht Research oben. Ja. Kannst das du könnte gucken. Man mal hier, das machen wir mal als Grundstück ja. irgendwann. Gut, also diese Informationen stammen also vom Heart Math Institute, Institut für Herzintelligenz. Davon ausgehen, dass dies wirklich nur eine Momentaufnahme ist, weil die derzeit verfügbaren Messgeräte einfach noch nicht fein genug sind. In Wahrheit dürfte unser Herzfeld noch viel weiter sein und viel weiter ausstrahlen. Okay. Die revolutionären Forschungen dieser noch recht jungen medizinischen Disziplin, die zur Psychoneuroimmunologie gehört, können Sie in dem Buch von Doc Childre nachlesen, Herzintelligenz und Vom Chaos zur Kohärenz. Also falls jemand uns diese Bücher zukommen lassen möchte und uns quälen möchte, dann nur zu. In unserem Herzen können sich die Dinge offenbar anders zeigen, als es den Erwartungen unseres Kopfes entspricht. Unser Herzensraum ist um vieles weiter und offener als unser Hirnraum. Das finde ich ja auch echt grenzwertig, dass die einen Medizinstudienplatz gekriegt hat. Ach, die hat das irgendwie in Ungarn oder in Takatuka-Land studiert. Okay. Eine weitere Einsicht, die in meinem Begriff der Quantenbewusstheit mitschwingt, ist die Tatsache, dass die auch uralte Weisheitssysteme schon mit einbezogen haben und die nun auch von der Quantenphysik bestätigt wird. Alles ist eins. Und die Wahrheit dieser Einsicht können wir in unserem Herzen fühlen. Ich habe es vorhergesagt. Es ist also eine Einheitlichkeitsgeschwafel, wenn Quanten ins Spiel kommt. Dann immer alles ist mit allem verbunden. Ein wunderschönes Buch alles zu diesem Thema ist Im Einklang mit der göttlichen Matrix von Greg Braden, das ich Ihnen an dieser Stelle ans Herz legen möchte. Alles ist mit allem verbunden und alles ist möglich. Stichwort übermöglich. Auf Quantenebene bildet tatsächlich alles eine Einheit und damit sind wir automatisch mit allem und allen verschränkt. Quantenverschränkung. Und wenn wir in der Bewusstheit dieser Tatsache die Quantenwelle auslösen, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Kannst du bitte Zirkusmusik machen? Und wenn wir in der Bewusstheit dieser Tatsache die Quantenwelle auslösen, kann Transformation stattfinden. Auch eine solche, die andere, mit denen wir in Resonanz schwingen, mit einbezieht. Also in einem kurzen Satz 3 Buzzwords. Oder 4. Bewusstheit, Quantenwelle, Transformation und Resonanz. All dies beim Spiel mit der Welle im Hinterkopf zu haben, spreche ich an, wenn ich den Begriff Quanten in meine Bezeichnung des erwünschten Geisteszustands aufnehme. Bitteschön. Scheiße, Bach. Das ist echt ganz schön schlimm. Das stimmt. Okay, ja. Dann kommen wir jetzt mal zur Zwei-Punkte-Methode. Two-Pointing für die englisch sprechende Bevölkerung. Nun habe ich bereits mehrfach die Zwei-Punkte-Methode erwähnt. Wenn man zwei Punkte hat, kann man dadurch eine Gerade zeichnen. Kann man aber auch lassen. Mhm. Ist richtig. Jetzt wird es Zeit, uns näher damit zu befassen. 1997 fiel Dr. Richard Bartlett, einem Doktor der Chiropraktik, also natürlich keinem richtigen Doktor. Anders als bei uns ist das in Amerika ein ärztlicher Beruf, Ausrufungszeichen. Ich nehme an, dass das Empörung andeuten soll, weil die ja schließlich dauernd Leute umbringen. Auf, dass er seine Patienten sowohl körperlich als auch mental und emotional töten konnte. Zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule wieder in Balance bringen konnte, indem er sie an zwei intuitiv gefundenen Stellen ihres Körpers berührte. Oh, okay. Im Auge und am Arsch. Ach so, ich dachte woanders. Linker Nippel, rechter Nippel. Und dies mit einer bestimmten Absicht verband. Ich möchte dir den BH ausziehen. Er rammte mit Kraft seinen Daumen in das linke Auge des Patienten und seinen rechten Daumen in das Rektum. Dann machte er elliptisch rührende Bewegungen, bis der Patient anfing zu grunzen. Oh nein, unser Nachbar zieht sich wieder aus. Oh Gott. Im Grunde ist diese Technik uralt und wohl auf der ganzen Welt verbreitet. Die Kahunas auf Hawaii nennen das, was Bartlett salopp als Two-Pointing bezeichnet, absolut hirnverbrannte Scheiße. Ich meine Kahi, was so viel heißt wie absolut hirnverbrannte Scheiße. Ich meine magische Berührung. Und parallel zu Bartlett hat Dr. Frank Kinslow, ne, wir sehen das durchgängig sich manifestierende Prinzip bei den Esoterikern. Immer wenn penetrant der akademische Grad hervorgekehrt wird, kannst du davon ausgehen, das sind irgendwelche Crap-Doktoren oder wenn es mal tatsächlich geworden, irgendein richtiger akademischer Grad ist und der Typ verrückt geworden ist, werden sie das trotzdem bis zum letzten Atemzug auswalzen. Oder eben, wie Albert Einstein gerne genommen wird, vergewaltigt. Ja. Aber ich denke, dass Dr. Frank Kinslow, interessanterweise auch Chiropraktiker, seine Quantenheilung entwickelt. Ein klassisches Beispiel übrigens für ein morphogenetisches Feld, zu dem beide wohl zur selben Zeitqualität Zugang fanden. Was? Zeitqualität? Okay. Denn diese beiden Kollegen kifften gemeinsam. Nicht das kaputt machen. Nein. Du musst diesen Satz bitte nochmal lesen. Ein klassisches Beispiel übrigens für ein morphogenetisches Feld, zu dem beide wohl zur selben Zeitqualität Zugang fanden, denn diese beiden Kollegen bauten sich gerne mal unterarmdicke Joints zusammen ein und wussten zu jener Zeit aber noch gar nichts voneinander. Das ist möglich, denn wir lesen hier ein Quantenbuch. So da geht es. Alles. Die waren verschränkt. Ja. Verschränkt. Sie kifften zusammen, ohne sich zu kennen. Quanten. Quanten. Mittlerweile gibt es verschiedene Methoden, für diesen schönen Abend. Mittlerweile gibt es verschiedene Methoden mit teils recht interessant klingenden Bezeichnungen, die sich davon ableiten und mit leichten Abweichungen letztlich genau die ursprüngliche Zwei-Punkte-Methode anwenden. Die Fähigkeit, diese energetisch sensiblen Punkte zu finden, die jeweils mit einem bestimmten Thema korrespondieren, hat Bartletts Ansicht nach jeder, es geht nur darum, sich dieser Fähigkeit wieder bewusst zu werden, sie also wieder in Besitz zu nehmen. Es ist nicht so leicht, sich zu merken, dass der linke Daumen ins Auge gehört und der rechte ins Rektum. Oft wird das verwechselt. Und tatsächlich hat sich das Two-Pointing weltweit trotzdem verbreitet und geradezu einen Boom ausgelöst. Offenbar, weil diese Methode wirklich relativ einfach zu lernen oder zu erinnern und darüber hinaus auch sehr wirksam ist. Das heißt, wenn ich den rechten Daumen ins Auge stecke und den linken Daumen ins Rektum, dann dreht sich das Chakra falsch rum oder was? Dann kommt es zu einer Schränkung der Chakren. Das führt zu einer Entgleisung des Skistroms, dann zu einer Entkabelung des Skilifts und am Ende zu einer quantenverschränkten Quantisierungsquantomatose. Ja. Und Mauken? Die haben da auch nicht so viel mit zu tun. Gehen Sie das Finden der zwei Punkte spielerisch an. Es gibt da im Grunde kein richtig oder falsch. Sie entscheiden, welche Punkte sich im Augenblick stimmiger anfühlen. Und wenn Sie diese Entscheidung treffen, dann ist der entsprechende Punkt auch der richtige. Ich mache das gerade und? Sehr falsch. Super richtig. Ich spüre, dass das richtig ist. Und sind das deine Daumen und sind die auch nur in der Nähe von Auge und Rektum? Ich denke nein. Wenn 5 Menschen beispielsweise ihre Geldthematik bespielen, steht hier so, kann Person A ihren Referenzpunkt über dem Herzen finden, Person B am Scheitel, Person C an der Sacknaht, Person D an der Stirn und Person E im Kreuzbeinbereich. Ja. Und alle mögen richtig liegen. Ihre zweiten Punkte können diese verschiedenen Personen irgendwo auf ihrer Körperoberfläche finden oder irgendwo in ihrem Energiefeld. Boah, ist das albern! Und wenn Sie noch mehr Menschen fragen, wo diese jeweils ihre zwei Punkte für finanzielle Themen lokalisieren, werden diese Ihnen wahrscheinlich noch weitere Stellen anbieten. Wenn sie spielerisch und neugierig agieren, wie sie das als Kind noch konnten, dann ist das genau die Offenheit, die sie brauchen. Unsere Matrix ist das ganz persönliche morphogenetische Feld, das uns umgibt und durchdringt, in dem unser gesamtes Potenzial aufgezeichnet ist. Wieso kommen die immer mit dieser Kinderscheiße? Weil das, ich sag dir doch, es ist immer dasselbe. Es ist immer das innere Kind, Indigo-Kind, Quantenbewusstsein, alles ist möglich, alles ist eins, Chi-Chakren, Harmonie. Es ist immer dieselbe Sülze in unterschiedlichen Nuancierungen. Also so das die, heißt, es ist konsistent. Ja, es ist ein Eintopf, ein dröger Eintopf aus diesen gleichen Bestandteilen, der manchmal ein bisschen mehr von dem einen, manchmal ein bisschen mehr von dem anderen hat, aber die Motive sind einfach, es muss einfach beliebig sein, also so wie, es muss, also quasi, es muss auf alles passen. Du musst es auf jede Lebenssituation zurechtbiegen können und es muss sich jeder drin wiederfinden und es muss jeder auch der Auffassung sein, dass seine persönlichen Probleme damit irgendwie gelöst werden können oder und vor allem nicht selbst, entweder nicht selbst verschuldet sind, weil es Blockaden sind, aber wenn man es dann nicht schafft, ist man selber schuld. Ja. Also wenn man trotz der dargebotenen Lösung es nicht auf die Kette kriegt, ist man es selber schuld. Also Victim Blaming geht natürlich nur, wenn du vorher ein Interesse generierst. Wenn ein Buch auf dem Titel steht, all dein Problem bist du selber schuld, du Loser, dann kauft das keiner. Yeah. Wenn da drauf steht, ja, das sind Blockaden und ich zeige dir, wie man die wegkriegt, dann kaufen die Leute das. Und ganz am Ende steht im kleinen Druck, falls es nicht klappt, bist du selber schuld. Ja, ja, aber ich glaube, dass die Tatsache, dass da überall quasi das Gleiche drin steht, ein Beweis dafür ist, dass es stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ja, also, bekannt. Ja. Unsere Matrix ist das ganz persönliche morphogenetische Feld, das uns umgibt und durchdringt und in dem unser gesamtes Potenzial aufgezeichnet ist. Allerdings. In ihr sind neben Informationen über den physischen Körper auch unsere Vergangenheit gespeichert, aber auch all unsere Überzeugungen, Wünsche, Emotionen und Flatulenzen. Und was ist mit der Zukunft? Wenn hier über ein Two-Pointing ein Impuls gesetzt wird, kann eine neue Realität entstehen. Was ist denn ein Impuls? Impuls ist, glaube ich, Geschwindigkeit mal Masse. Und wie passt das in den Kontext? Ja. Dass du machst ja quasi die Masse deines Daumens mit der Geschwindigkeit 25 km/h, rammst du dem ins Auge. Und dann ist aber hier eine neue Realität am Start, mein Freund. Kannst du aber dafür. Die Zwei-Punkte-Methode dient dazu, Zugang zu dieser Art Blasebalg-Blaupause zu bekommen. Sie können sich das so vorstellen, Sie Trottel, dass sie eine Verbindung zwischen sich und ihrer Matrix herstellen. Sie können es aber auch gerne lassen. Sie können sich das so vorstellen, dass sie eine Verbindung zwischen sich und ihrer Matrix herstellen. Also sie sagt, um etwas zu veranschaulichen, etwas völlig Unanschauliches. Was soll die Matrix sein, bitte? Was ja, soll die, das hast du doch gelesen. Göttliche Blaupause. Wir haben jetzt schon zwei Bücher über Matrizen gelesen. Kannst du mir trotzdem vielleicht mal sagen, was das ist? Ja. Was denn? Will ich jetzt aber nicht, habe ich keine Lust zu. Mach ich auch nicht. So. Also wenn Sie sich aber das doch vorstellen, dass Sie eine Verbindung zwischen sich und Ihrer Matrix herstellen, dann machen Sie das, indem Sie über Ihre Bewusstheit zwei sensible Punkte miteinander verbinden und das Ihre spezielle Absicht setzen, auf einen Stuhl oder eine Ottomane, ja. Dann kann Information fließen und es kommt im Jargon der Quantenphysiker zur Verschränkung der Informationen. Diese verrückten Quantenphysiker. Tja, das mit dem Jargon hat die halt schon drauf. Ja. Dadurch kann die entsprechende Quantenwelle kollabieren und die neue Realität manifestiert sich. Wollen eigentlich unsere Hörix und Unterhaltenix Organismix was von uns? Nein, also, ich habe auch nichts angeboten. Das ist natürlich schade. Wie wäre es, wenn du mal was anprobierst? Was soll ich anprobieren? Anbietest. Nein. Warum nicht? Ja, es hat sich niemand gemeldet. Ja, aber du hast ja auch nichts angeboten. Sehr gut. Gut. Dadurch kann die entsprechende Quantenwelle kollabieren und die neue Realität manifestiert sich. Das klingt alles recht kompliziert, ist in der Umsetzung jedoch letztlich um vieles einfacher. Ich bin einfach so klug und Sie sind sehr dumm und deswegen... Wenn Sie die wissenschaftlichen Hintergründe genauer wissen wollen und tiefer in die Materie eintauchen wollen, gönnen Sie sich das Buch Physik der Wunder von Bartlett. Nein. Kaufen Sie sich auf gar keinen Fall ein richtiges Physikbuch über Quantenphysik, denn davon verstehen Sie nichts, genauso wenig wie ich. Ich finde, man sollte dann die verborgene Physik, oder wie das heißt, die verbotene Physik von Axel Stoll lesen. Die Absicht, die Sie im Spiel mit der Welle setzen, kann der ideale Ausgang einer problematischen Situation, ein erreichtes Ziel oder ein erfüllter Wunsch ebenso sein wie ein Honig, die Heilung einer Krankheit oder die Umpolung destruktiver Überzeugungen oder Verhaltensmuster. Ich habe aber gar keine Automane. Sie können sich aber auch ganz einfach ein Ei draufbacken und auch die allgemeine Absicht zum Wohle aller oder das bestmögliche Resultat setzen, was sich oft als sehr sinnvoll erweist, deutlich sinnvoller als solche schwachsinnigen Bücher zu lesen. Denn damit lassen wir Lösungen zu, die weit über das hinausgehen, was wir erwarten würden. Gesättigte Lösungen? Etwa 400 Meter. So wie kluge Menschen ja generell das oder etwas Besseres möge geschehen, an ihre Wunschformulierungen anfügen. Was? Ja, wenn du dir was wünschst, sagst du das oder etwas Besseres möchte geschehen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich wünsche mir den Weltfrieden, das oder etwas Besseres möge geschehen. Aha. Zum Beispiel den Weltfrieden und eine Fanta. Wäre ja besser als der Weltfrieden. Ja, und der Weltfrieden und eine Fanta Mango? Manta Fango. Hier, ne? Ja. So, an dieser Stelle kurze Hörigswunsch-Umsetzung. Der Ethnik Lange wünscht sich eine Enthitlerisierung der Hohlerde. Gut, wir werden das jetzt... Also, liebes Quantenuniversum. Nee, warte. Ich mach die Quanten-As und du musst das... Liebes Quantenuniversum, wir wünschen uns für Nick Lange eine Enthitlerisierung der Hohlerde. Danke. So. Bitte. Die Quantenwelle, soll man das noch machen? Ja, da stand was mit Metronom, das klingt irgendwie gut. Spürbar, also neues Kapitel, die Quantenwelle. Hast du das, war das das gesamte Kapitel jetzt oder was? Okay. Spürbar wird der durch das Two-Pointing ausgelöste Informationsfluss als Welle. Ja. Ich dachte eben nicht. Ich dachte dann als Teilchen wieder. Ja, vor allem, wie willst du eine Welle spüren? Das ist einfach nur ein beschreibendes Standst Modell. Standst du schon mal im Meer, da hast du Wellen gespürt. Da habe ich Wasser gespürt. Als Welle. Nein, das ist ja eine Illusion, dass ich... Na. Ich weiß. Erklär's doch den Hörix. Die sind Dies ermöglicht die Wahrnehmung, dass unsere Matrix den Impuls angenommen hat und die Transformation nun stattfindet. Physikalisch ausgedrückt transportiert die Quantenwelle als räumlich und zeitlich verändertes Welt... eine Einkaufstasche und außerdem Energie durch den Raum. Die Kraft der Welle leitet aber nicht nur die gewünschte Transformation und Blockadelösung ein, sondern sie klinkert auch die Höhle, streicht die Bude und scheint spürbar Freude ins Leben zu bringen. Was Macht man übrigens auch Spiegelei aufs Brot? An der meist sehr freudvollen Stimmung in den Seminaren merken kann. Die verwechselt das die Leute, die auslachen und mit Eiern beschmeißen, mit echter Freude. Das ist so eine bittere, oh, dafür habe ich also 700 Euro bezahlt, aber ich habe unterschrieben, ich darf mich nicht beschweren, Freude. Ja. Warte, was? Und wenn Sie sich regelmäßig mit dem Wellenspiel verwöhnen, werden Sie bemerken, dass Ihr ganzes Leben freudvoller, bunter und lebendiger wird und vor allem wacher. Das gleiche passiert, wenn Sie Ihre LSD in Kaffee auflösen. Das war und ist jedenfalls mein Eindruck. Sie hat ein Ausrufezeichenproblem. Nicht zuletzt, wohl auch durch das vermehrte Schwingen in der Quantenbewusstheit und die bewusste durchgehaltene Herzöffnung. Wohltuende Leichtigkeit schenkt uns die Welle natürlich auch deshalb, weil sich manche Blockade scheinbar wie nebenbei löst. Korrekt eingesetzt ist scheinbar. Hier, Herzöffnung ist aber eher ungesund eigentlich. Nee, das braucht man, sonst kann da kein Blut rein und raus. Ja, aber eine, die nicht alle haben, ist nicht gut. Herzklappen kennst du, ne? Ah. Was vor allem für all jene, die bisher immer dachten, alles müsste lange dauern und schwer gehen, unter Umständen gar nicht so leicht anzunehmen sein dürfte. Oh, guck doch mal das Deutsch, wie schön. Was vor allem für all jene, die bisher immer dachten, alles müsse lang dauern und schwer gehen, unter Umständen gar nicht so leicht anzunehmen sein dürfte. Immerhin. Das regelmäßige das Spiel mit Satz. Der Welle bewirkt etwas, was ich als großes Erwachen bezeichnen würde, indem sich Potenziale... indem sie Potenziale freisetzt, deren Existenz uns möglicherweise zuvor gar nicht klar war. Und es ist immerhin kein kleines Erwachen. In meinem Leben haben sich nach den ersten Begegnungen erstaunliche Dinge in einem Tempo rückblickend initiiert, die Teile meines Potenzials bloß von der Welle in die Manifestation geholt oder poetischer ausgedrückt wachgeküsst haben. Darüber hinaus öffnet die Sichtweise in einer Art Horizontalerweiterung jegliche Begegnung mit quantenphysikalischen Erkenntnissen, die die Sorge, dass der praktischen Umsetzung einer Faszination im Verständnis gegenübergestellt wird, mittlerweile auch nicht mehr so ganz neu in Wissen eingetaucht hat. Immerhin ist die Quantenphysik über 100 Jahre alt. Hast du aus jeder Zeile ein Wort vorgelesen? Und es ist niemandem aufgefallen. Neben dem bereits erwähnten zweiten Buch von Bartlett wäre das Buch Die Entstehung der Realität von Jörg Starkmuth, nicht zu verwechseln mit dem Buch Die Entstehung von Jörg Starkmuth von der Realität, ein weiterer heißer Tipp. Aber auch das Bewusstsein. Sag, hört sie auf, nicht in Ordnung. Ja. Hier, da ist deine Eins. Ja, ja. Mach mal hier so eine Welle hier. Mach hier mir so eine Quantenwelle hier. Okay. Ein heißer Tipp. Aber auch das bewusste Universum von Amit Goswami mag Ihnen interessante Aufschlüsse bringen. Den Potasche-Aufschluss? Man weiß es nicht. Wohingegen das Aufschluss. Buch Amit Goswami vom bewussten Universum Ihnen eher interessante Ausflüsse bringen wird. Ebenfalls an das großartige Buch im Einklang mit der göttlichen Matrix von Greg Braten darf ich Sie hier noch einmal erinnern. Ich persönlich habe übrigens den Eindruck, dass die Quantenwelle nicht nur der wahrnehmbare Ausdruck der Blockadelösung ist, sondern auch ein veritables Anzeichen dafür, dass meine Socken im Moment derartig weit offen sind, dass da drin locker ein Sattelschlepper querwenden könnte. Ich finde das so gut. Jemand, der. Ich wünschte, du würdest deine Forschungsergebnisse auch mit dem Satz, ich persönlich habe übrigens den Eindruck einleiten. Ja, das mache ich ja auch. Zumindest fühlt sich das bei mir so an. Ja, zuweilen. Das solltest du da auch reinschreiben. Zuweilen scheint mir, als hätte ich so etwas wie eine Art Liebesbeziehung mit der Welle aufgebaut. Okay, das klingt echt nach Selbstbefriedigung mit der Quantenwelle, ne? Denn ich liebe dieses Gefühl und die damit verbundene tiefe Hingabe und Entspannung ganz besonders. Hat die ein Orgonit-Dildo? Ja, und wenn mir dann die Soße warm die Beine runterläuft, genieße ich es auch in seinen verschiedenen Varianten. Oh Gott. Das ist kein Science-Fiction. Das ist echt königlich albern, dieses Buch. Ich habe heute erst einen Etsy-Artikel gesehen, nämlich wirklich einen Orgonit-Dildo. Ja. Mit einer Kupfer. So, wir haben also jetzt hier ein paar Varianten, die es zu nennen gilt. Zum Beispiel, da gibt es subtile Wellen, die sich wie das feine Kräuterbrot der Wasseroberfläche bei einer sanften Brie anfühlen. Mm. Es gibt Wellen, die spiralig durch uns hindurchfließen. Manche Wellen kommen wirklich umwerfend daher und können uns auch tatsächlich aus dem Stehen ins Sitzen oder Liegen bringen. Wie zum Beispiel beim Tsunami 2004 in Südostasien. Du bist ein ganz furchtbarer Mensch. Wieso? Das war so. Andere bauen sich langsam auf und zeigen fast so etwas wie einen Sinusrhythmus. Vielleicht in der Schumann-Frequenz. Oder auch Beethoven-Frequenz. Oder auch Haydn. Oh Gott. Manche Wellen versetzen uns in eine anatomisch fast unmögliche Körperhaltung. Was redet die da für eine Scheiße? Als wären wir aus Gummi. Es gibt Wellen, die am Körper kaum wahrzunehmen sind, sich jedoch in der vibrierenden Bewegung eines lockeren Kleidungsstücks verraten. Wenn zum Beispiel mit einem Knattern die Buchse voll ist. Weil Land gekommen ist. Was so eine Welle ja auch schon mal mit sich bringt. Das gefällt mir sehr gut. Das klingt. Dann gibt es so etwas wie Pendelwellen, die uns einfach hin und her schwingen lassen, ähnlich einem Metronom. Mhm. Oder auch solche, die uns in Achterschleifen hin und her schwingen lassen. Das würde ich sehr gerne sehen. Neulich bin ich Opfer einer Welle geworden, die mich in 17er-Schleifen hin und her hat schwingen lassen. Es gibt aber auch Kreiselwellen, die unseren Körper kreisförmig um eine kreisartige Kreisachse bewegen. Ich mache das hier gerade mal. Bei der einen wird uns kühl, so als würde uns ein Wind durchwehen. Eine andere wiederum heizt uns ordentlich ein, wie wenn wir zum Frühstück Hülsenfrüchte hatten. Oft ist es auch ein Schauer, der uns durchfährt. Oder ein Prickeln, so als würde Champagner in unsere Bauchnabel oder Schäferhoferweizen prickeln. Manche Wellen machen uns schwer. Ja, zum Beispiel die gute alte eine Tüte Chips auf Ex jeden Tag vom Fernseherwelle. Andere schenken uns ein herrlich freies Gefühl von schwebender Leichtigkeit. Zum Beispiel die gute alte, wir bauen uns einen unterarmdicken Jointwelle. Der Suff, was will man machen? Zuweilen vermittelt die Welle uns das Gefühl, außer uns zu sein, so als wären wir gar nicht mehr in unserem Körper. Manche Wellen bringen uns zum Lachen und das Lachen will gar nicht mehr aufhören. Fast so, als hätte sich ein über Jahre hinweg eingesperrtes Lachen nun endlich befreit. Die ist verrückt, die Frau. Andere Wellen nehmen uns mit in den Keller und nageln mit uns zusammen ein Vogelhäuschen zusammen. Wieder andere Wellen begleiten uns zum Fußballtraining unseres 12-jährigen Halbwüchsigen, während die eingewachsenen Zehennägeln und rausgewachsener Blondierung daneben stehende Assi-Mutter sowas sagt wie Kevin! Marit! Aber auch Tränen dürfen fließen. Lösend und befreiend. Die lösen tatsächlich ganz gut viele Dinge, denn es ist ja Salzwasser. Die Auswirkung der Welle ist sehr individuell und auch bei ein und demselben Individuum immer wieder anders. Die Neuordnung auf energetischer Ebene erfolgt sofort. Die Umsetzung, berichtet Bartlett, kann mit sichtbaren Begradigungen von Wirbelsäulen ermöglicht werden, indem chronische Leiden mehrere Behandlungen durch die Wirkung von Mal zu Mal länger ermöglicht werden. Manche Blockaden wird sich im Nu auflösen, andere sind vielleicht in der Art einer Zwiebel oder Paprika oder einem sonstigen Obst oder Gemüse aufgebaut und mit einigen Two-Pointings können auch diese bespielt werden. Andererseits macht das Spiel mit der Welle so viel Spaß, dass ich das auch nicht weiter schlimm finde. Smiley, Ausrufungszeichen. Wichtig ist, dass wir hier ein enorm wirksames und leicht einsetzbares Instrument zur Hand haben, dessen einziger Heißmangel es ist, dass es nur wirkt, wenn das Bügeleisen auch eingesteckt ist. Vielleicht können Sie den Stress oder bloß den Nebel, den dieses Thema überhaupt aufgeworfen haben könnte, diesen Veränderungen unterziehen, die auch wieder deutlich wahrnehmbar sind. Präjudizieren Sie nichts, sondern lassen Sie es geschehen. Yes. Es gibt Menschen, die gerne mit der Stressskala arbeiten. Es gibt andere Menschen, die spielen gerne Tischfußball. Wiederum andere Menschen essen gerne Spiegelei auf Brot. Dabei wird sowohl von der Welle als auch danach der Stresspegel erfragt und verglichen. Oder sie spielen mit Smileys, mit unterschiedlichem Gesichtsausdruck. Lachend, neutral, weinend. Denn mehr Gesichtsausdrücke gibt es nicht. Außer denen, den man macht, wenn man einen Backstein in die Schüssel bollern muss. Wenn Ihnen das liegt, dann mag der Abfall des Stresspegels nach dem Two-Pointing sicher sein. Ein Gefühl von Befriedigung. Wow, das war verrückt. Oh, Himmel. Okay, also gut, was haben wir denn noch? Das, okay. Aua. Macht nichts. In die Quantenbewusstsein finden. Gezielte Integration beider Gehirnhälften. Vereinigung mit unserem höheren Selbst. Verlangsamung der Atmung. In der Liebe schwingen. Zwei Punkte finden und verbinden. Gemeinsam mit der Welle spielen. Das hat irgendwie so ein bisschen so ein schmierigen Fickelanstrich. Meine Vorlieben und mein innerer Saboteur. Endorphinausschütter. Meine fünfte Platte machte ich im Studio. Oh mein Gott, was war ich froh? Der Produzent sagte, damit nichts geschieht, machen wir sie ohne Hülle, damit man dich nicht sieht. Okay. So, wird's dann mal? Nee, warte, ich muss gucken. Wahl der Position in die Quantenbewusstheit finden. So, und da hätte ich gerne Vereinigung mit unserem höheren Selbst. Das, ich weiß schon, dass das scheiße wird. Core Point. Okay, in Anführungszeichen, bitteschön, ja. Dieser Grundpunkt war mir seit langem schon aus meinen eigenen Trancen bekannt. Trancen? Mhm. Die ich nach langen durchzechten LSD-Nächten in der Berliner Innenstadt durchlitt. Daher habe ich es fast wie ein Heimkommen erlebt, als uns während eines Core-Transformation-Seminars empfohlen wurde, noch mehr LSD einzunehmen. Sagt man Korn nicht irgendwie bei Pilates oder sowas? Ja, das sind die Bauchmuskeln. Warum sagt man nicht Bauchmuskeln? Weil es cooler klingt. Ach so. Den Fokus genau auf diesen Punkt zu halten und dabei ganz langsam auszuatmen. Mhm. Der Core Point liegt hinter der Nasenwurzel, also etwa in Höhe der Augen, in der Tiefe unseres Gehirns. Das sind Bauchmuskeln. Was? Hast du nicht gerade gesagt, der Core ist Bauch? Du hast gerade gelesen, irgendwas Dingsy. Oh wow. Okay. Herr Hastor hat eine Bitte. Xavier Naidoo soll... Moment, wir müssen erst das Universum anpeilen. Also, lies vor. Dann musst du A machen. A. Nein. Mach A. Nein. Aber da stand für die Quantenmanifestation. So, liebes Universumix, Xavier Naidoo soll der Puppenspieler von Mexiko mit den Onkels als Begleitband covern und damit in die Top 10 kommen. Schnulzi. Okay, mach ich. Tipptopp. Der Core Point liegt hinter der Nasenwurzel, also etwa in Höhe der Augen, in der Tiefe unseres Gehirns. So hier. Nur weiter da drin, ne, wo sich die zwei Linien treffen. Manche orten hier das dritte Auge, andere würden dieses eher höher lokalisieren. Aber meiner Erfahrung nach gibt es auch hier nicht nur einen einzigen richtigen Punkt. Wow, das Universum hat geantwortet. Guck mal, das ist der Xavier Naidoo, der da singt. Das stimmt. Der sieht genauso aus. Wow, du bist so schrecklich. Ich hoffe, niemand mit Anstand hört hier die Lesestunde. Was hat er denn so sonst noch so gesungen, der Xavier Naidoo? Ein bisschen Spaß muss sein. Ein paar Puppen. Okay. Ich will das jetzt nicht mehr. So wie ja auch die zwei Punkte des Two-Pointings nicht falsch sein können, wenn diese sich für sie richtig anfühlen. Ja, das hat man ja. Verstehst du, dann kann es gar nicht falsch sein. Wenn Sie also mit dieser Methode experimentieren wollen, um in die... Ja, bitte? Ich muss an Kalkofe denken. Ich glaube, das war Kalkofe, wo der Xavier Naidoo doch so ein depressives Lied mit den Sesamstraßenkindern ja, gesungen genau. hat. Sprung vom Baum. Keine Junge. Oder so ähnlich. Wenn Sie also mit dieser Methode experimentieren wollen, um in Ihre Quantenbewusstheit einzutauchen, versuchen Sie es zunächst am genannten Punkt. Sollte sich ein anderer... Sollte sich ein anderer besser anfühlen, dann können Sie auch bei diesem bleiben. Sammeln Sie Ihre Aufmerksamkeit in diesem Bereich Ihres Schädelinneren und wandern Sie gegebenenfalls ein wenig hin und her und auf und ab. Was für eine Scheiße, mach das weg, ich kann das nicht ertragen. So, weiter. Ja, du sollst also dein Gehirn abwandern, ja, bis du deinen Core Point gefunden hast. Bei. Und wenn sie glauben, das nicht zu können, dann tun sie doch einfach so, als könnten sie es, Smiley Ausrufezeichen. Okay. Anatomisch können sie diesen Punkt an der Stelle ihrer Hypophyse lokalisieren. Die Hypophyse ist ein Core Point oder auch dort, wo ihre Epiphyse liegt. Aber viel wichtiger scheint mir, dass sie sich wohlfühlen und bemerken, dass all das Gedankengeplapper zur Ruhe kommt. Ich glaube, das mit Gedanken hat die sonst nicht so das Problem. Hilfreich mag dabei auch die Vorstellung sein, ihre Aufmerksamkeit von außen abzuziehen und in diesem Punkt zu sammeln und dann ihre Umwelt wie durch ein Fenster zu betrachten, das in etwa in ihrer Stirnmitte liegt und hinter dem sie gemütlich in ihrem Kernpunkt sitzen. Ja. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, lesen Sie in dem Buch Quantum Touch Core Transformation von Alan und Jody Harriet, das allerdings nur in englischer Sprache erhältlich ist. Aus bekannten Gründen. Nee, jetzt bitte nicht 90er-Jahre-Musik. 90er-Jahre-Musik, sagst du? Nicht, bitte. Mhm. Oh Mann, ich weiß, ich will nicht. Ich hasse jetzt schon das, was ich gerade losgetreten habe. Lies doch mal weiter hier. Herzöffnung in meiner Liebe schwingen. Mit dem Super Dildo 5000. Ja, das macht keinen Spaß so. Siehst du? Die ertrinkt auch in Gedanken, so wie hier Michelle. Mein absoluter Lieblingsweg in die Quantenbewusstheit ist jedoch das, was ich als in meine Liebe schwingen bezeichne. Baby. Ja. Meinem Gefühl nach ist der Zustand des in meiner Liebe Seins eigentlich unser idealer Urzustand. Daher versuche ich ihn möglichst durchgehend aufrecht zu erhalten. Dies gelingt mir mit Vaginalkugeln, aber manchmal auch mit Analkugeln. Und mehr scheint sich mein bewusster Fokus auf diesem Ideal doch auch in meinem Alltag zu manifestieren. In seiner vollen Entfaltung ist dieser Zustand für mich auch der direkteste Weg in meine Quantenbewusstheit. Es ist gar nicht so leicht, diesen Weg zu beschreiben, dennoch will ich es versuchen. Erst links, dann an der Ampel rechts und im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Wenn ich aus irgendeinem Grund... Erschieß mich. Ach. Wenn ich aus irgendeinem Grund im Laufe des Tages aus meiner Liebe gefallen bin. Das ist mein kleiner Kosename für Hängematte. Dann hatte ich wohl ein paar Johnny Walker zu viel in der Dachrinne, meine Freunde. Jedoch mit einem Two-Pointing spielen möchte, hole ich mir mein geliebtes Wesen vor mein geistiges Auge. Das ist übrigens nicht meine 4-jährige Tochter, die wird gerne damit verwechselt. Das ist nämlich meine geliebte Freundin und Lektorin. Und die das Geld bei uns verdient. Eine Person, die zu lieben mir ganz leicht fällt, angesichts dieser Liebe, dieser meine Liebe, also ganz leicht ins Fließen kommt. Verstehen Sie? Ich, hör auf damit, bitte, das ist so schlimm. Hör auf damit! Schaust du dir gerade ein Saxophon-Solo vor? Ich finde das nicht in Ordnung. Hör auf! Ich glaube, er fängt nämlich gleich an zu kochen wie ein Geysir. Ja, es geht einfach nicht. Mhm. Das ist nicht gut. Dabei fokussiere ich mich auf meinen Kernpunkt und spüre zugleich, wie in meinem Herzen meine Liebe aufblüht. Das heißt, in Wahrheit habe ich meinen Fokus zugleich in meinem dritten Auge und meinem Herzchakra. Ja, das hat noch gefehlt. Ich verbinde also diese beiden Zentren über meine Aufmerksamkeit zu einer Einheit. Wobei interessanterweise dieser geteilte und doch vereinte Fokus sowohl meine Liebe vertieft, als auch meine Bewusstheit intensiviert und klarer macht. Wie kann man so einen Satz auch nur schreiben? Wie kann man denn auch nur denken? Wie geht das? Man weiß es nicht. In diesem Zustand hört alles Denken auf und ich bin dann ganz und gar in meiner Liebe, oder eigentlich noch richtiger ausgedrückt, ich bin Liebe. Oh wow, sie personifiziert also die Liebe. Sie ist die Liebe. Verstehe. Wieso tust du mir das an? Wieso hasst du mich so sehr? Erinnert dich das an deine Kindheit? Die Klappe und mach das weg. Hör auf damit, Mann! Hör auf! Hör auf! Mach dieses Fenster zu. Lies weiter. Ich bin gerade absolut nicht in meiner Liebe. Und wenn ich das erreicht habe, verbinde ich auch die beiden Punkte, die meine Hände gefunden haben, miteinander. Entweder körperlich oder auch bloß in meiner Vorstellung. Ich weiß natürlich nicht, ob das auch für Sie ein gangbarer Weg in Ihre Quantenbewusstheit ist. Versuchen Sie es einfach. Denn dieses Liebesein fühlt sich wunderbar an. Und dies nicht nur, während wir mit der Welle spielen. Smiley, Ausrufezeichen. Gott verdammt nochmal. Was habe ich dir angetan? Du hast hier eine sexy Passage vorgelesen. Das ist keine Sexmusik. Aha. Nein, ist es nicht. Okay. And you know damn well. Aha. Warum schwitzt du dann? Wie Sie persönlich in Ihre Liebe kommen, wenn Sie mit dieser Variante spielen wollen, das sei natürlich Ihnen überlassen. Absolut. Ich geh kaputt. Geh's mit. Wenn Sie gerade in der glücklichen Lage sind, frisch verliebt zu sein, wird Ihnen das nicht schwerfallen, wobei eine so frische Liebe eventuell sogar etwas ablenkend sein kann. Irgendwo habe ich gelesen, erst wenn die Schmetterlinge im Bauch weitergeflogen sind, erst also dann entsteht... Also die Raupen, die man sich in den Arsch gesteckt hat, geschlüpft. Richtig. Apropos Schmetterling, hier eine vollkommen bedeutungslose Peripherinformation, die ich teilen muss, um das unnütze Wissen, dass das tägliche Erleiden müssen der Sportnachrichten mir in mein Gehirn eingepflanzt hat. Schmetterlinge ist der Nom de Guerre der deutschen Damen-National-Volleyball-Mannschaft. Verstehen Sie? Schmetterlinge. Hihi. Weiter. Verstörend. Jedenfalls können Sie sich eine geliebte Person vor Ihr geistiges Auge holen, ein geliebtes Tier oder auch, was spricht dagegen, liebevoll an sich selbst denken. Absolut. Sie können sogar einen Weg, das ist das versauteste Buch, das wir seit langem gelesen haben. Sie können sogar einen Weg finden, sich in Ihr Leben zu verlieben oder auch, warum nicht, in die Quantenwelle. Natürlich können Sie auch an das morphogenetische Feld der großen Liebenden dieses Planeten Anschluss finden oder auf irgendeine andere für Sie passende Art und Weise in Ihre Liebe gehen. Ich lese gerade wieder mit großer Freude das zauberhafte Buch Liebesmärchen von Volke Teggethoff. Diese Märchen sind für mich auch ein wirksames Vehikel, Anschluss an mein Liebesein zu finden. Wenn ich in diesem Zustand bin, wenn ich ganz und gar meine Liebe bin, dann fühlt sich mein Herz sehr weit an, ganz so, als würde es mein ganzes Herzfeld ausfüllen. Oder als hätte ich eine ganze Büchse gefäßdilatierende Mittel auf Ex inhaliert. Es fühlt sich sehr offen und warm an und weich und feucht und schmutzig. Und ich habe das Gefühl, dass es energetisch noch viel weiter ausstrahlt als sonst. Punkt, Punkt, Punkt. Hier sind übrigens überall diese Punkt, Punkt, Punkt Dinger. Die Energien in mir und um mich herum fließen frei und spielerisch. Punkt, Punkt, Punkt. Mein Kopf ist klar und hellwach, aber nicht gefangen genommen vom Gedankengeplapper, sondern ausgerichtet auf den jeweils aktuellen. Alles daran ist großartig. Ich will gar nicht wissen, wie das Lied ist. Na, mach das bitte wieder weg. Das einzig Lustige daran ist der Titel. Okay, danke. Ich will das nicht hören. Ich finde den Namen Zwangsversteigerte Doppelhaushälften sehr lustig und Leck mir die Sacknaht ist ein hervorragender Liedtitel. Ja, dem ist zuzustimmen. Ich finde es auch gut, dass du das als Suchbegriff bei YouTube eingegeben hast. Ich wollte gucken, ob es das gibt und es gibt es. Vor allen Dingen von Zwangsversteigerte Doppelhaushälften. Ja, das ist eine gute Band. Das haben wir, da haben wir uns doch vor kurzem erst drüber unterhalten. Was für ein Spaß. Und eben merke ich wieder, diesen Zustand adäquat mit Worten zu beschreiben, ist kaum möglich. Mhm. Nee, ich möchte jetzt nichts mehr davon hören. Das ist eine wunderbare Geschichte, lies mal dein Buch. Möchte weder Tina Turner noch irgendwelche Punk-Scheiße hören. Ja, da bin ich überhaupt nicht in meiner Liebe. Mein morphogenetisches Feld ist, da zieht sich zusammen. Ja, dann würde ich das an der Stelle mal ein bisschen kontern. Daher empfehle ich Ihnen, öffnen Sie Ihr Herz ganz, ganz weit und ficken Sie sich ins Knie. so stark, wie es Ihnen in diesem Moment möglich ist. Spüren Sie, wie Ihre Liebe intensiv durch Sie hindurchfließt, Sie ganz und gar erfüllt. Das macht mich echt aggressiv. Echt? Mach das bitte weg. Ein Bett im Bierzelt? Ja. Ich kann das einfach nicht ertragen. Willst du lieber das Lied Bierschiss? Nein. Dostojewski meint. Ja. Wer hat noch gefehlt? Ein Menschenlieben heißt... Wir haben nicht genug Name-Dropping gemacht. Nein, das wird noch besser. Ja. Ein Menschenlieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Ich füge dem hinzu. Mhm. Ein Menschenlieben heißt für mich so werden, wie Gott mich gemeint hat. Ach Gott, Gott fehlte noch. Danke, dass Gott jetzt auch mit im Boot ist. Ist Liebe nicht eigentlich unser idealer Naturzustand? Ja. Wobei es uns anfangs leichter fallen mag, in unsere Liebe zu kommen, wenn wir ein geliebtes Du als Kristallisationspunkt für unsere Liebe haben. Kristallin. Je länger wir jedoch damit spielen, denn sich darum zu bemühen, fände ich besonders hier alles andere als sinnvoll, umso leichter funktioniert diese Heimkehr in unser wahres Wesen auch spontan, ohne einen Fokus auf ein geliebtes Wesen. Und bietet es sich nicht geradezu an, dieses Liebesein in einer Quantenwelle auch in unserer Matrix zu verankern? Du siehst, dieses Lied passt extrem gut zu dem Buch. Ja, sag jetzt ja, bitte. Du musst diese Frage beantworten, sag ja. Ich sage vielleicht. Oh. Das ist nämlich eine Quantenantwort. So, du bist dran. So, ich würde sagen, das reicht auch mal, ne? Nee, du musst noch ein Kapitel machen. Oder vielleicht auch zwei. Nee. Ja, ist auf jeden Fall länger als 5 Minuten. Mehr geht es nicht. Wir haben das mit der Selbstsabotage, da war eben so viel die Rede von, das muss man immer eben kurz... Wir haben erst 1,5 Stunden, das ist einfach nicht... So, ich mache jetzt hier mal der innere Saboteur, damit wir das auch noch wissen. Jo. Der innere Saboteur ist einer unserer Persönlichkeitsanteile, deren es auch bei gesunden Menschen mehrere gibt. Derer muss das heißen. Guck doch mal das Deutsch, wie schön. Nein, das ist nicht schön, es muss derer heißen. Ja, aber immerhin hat sie es versucht. Nicht geschrieben von denen oder sowas. Um hier kein Missverständnis zu erzeugen, es gibt natürlich auch weibliche Saboteure, Saboteurinnen oder Saboteusen und Saboteurix, ja. Für die Dicks, Saboteurix, die Dicks sich nix okay, hör auf, bevor es eine 6 einem wird. Geschlicks zuordnen Wollix. Hallix. Aber um sprachlich nicht zu kompliziert zu werden, bitte ich Sie, mir die Vereinfachung nachzusehen. Polen Sie bitte das hier in der männlichen Form geschrieben einfach um, wenn Sie mit einer inneren Saboteurix gesegnet in Anführungszeichen sind. Smiley, Ausrufungszeichen. Aus mehreren Teilpersönlichkeiten zusammengesetzt zu sein, ist kein Spaß, sondern ein Zeichen für Schizophrenie. Und etwas ganz Natürliches und Gesundes. Wichtig ist meiner Ansicht nach nur, dass wir uns dessen bewusst sind und einen guten Draht zu den verschiedenen Tendenzen haben, die in uns zusammenwirken oder auch gegeneinander. Neben dem inneren Saboteur gibt es einen inneren Kritiker, einen inneren Antreiber, einen inneren Klempner, einen inneren Mann, eine innere Frau, ein inneres Kind, einen inneren Hund, eine innere Katze, ein inneres Warenhaus, bei Menschen beiderlei Geschlechts, aber auch eine innere Frau, bei Männern und Frauen, eine innere Weise, einen inneren Kreativen, eine innere Träumerin, eine innere Tänzerin, eine innere Plastiktüte, einen inneren Netto und, falls der zu hat, einen inneren Kaisers und so fort. Wobei die Geschlechtszuordnung keinerlei Bedeutung hat, denn es gibt außer beim inneren Mann und der inneren Frau und dem inneren Innerix Organismix jeweils beide Möglichkeiten. Wir können uns das in etwa so vorstellen, als wären die beiden Teile unserer Persönlichkeiten wie Pferde oder Esel, die alle gemeinsam eine Kutsche ziehen und dabei die Straße vollscheißen. Und Sie können leicht nachvollziehen, dass unsere Lebensreise umso erfreulicher ablaufen wird, je kongruenter diese verschiedenen Tendenzen in uns wirken. Wir sind am Sonntag den Drachenfels hochgelaufen. Und Cornelius hat gesagt, dass die Esel mich nicht da hochtragen würden. Ja, wenn die Claudia kommen sehen und sich mit der Perspektive konfrontiert sehen, diesen großen, großen Menschen diesen hohen Berg hochwuchten zu müssen. Dann machen die ihr trauriges Gesicht trauriges und schütteln den Kopf. Genau. Das hat mir sehr gut gefallen, weil die auch die Straße vollgeschissen haben. Deswegen ja. Kam mir das gerade in den Sinn. Kennst du von zu Hause, ne? Hör auf damit! Hör auf! Und Sie können leicht nachvollziehen, dass unsere Lebensreise umso erfreulicher ablaufen wird, je kongruenter diese verschiedenen Teile in uns wirken. Je besser die Pferde oder Esel in Analogie zu unseren verschiedenen Persönlichkeitsanteilen in unserem Tempo koordiniert sind und je einiger sie in dieselbe Richtung ziehen, umso leichter werden wir vorankommen und dort landen, wo wir hinwollen. Wenn jedoch jeder dieser Persönlichkeitsanteile in eine andere Richtung strebt und sie sich auch in ihrem Tempo nicht einigen können, dann wird unsere Lebensreise nicht besonders vergnüglich verlaufen und es ist fraglich, ob wir je unser Ziel erreichen. Nun gibt es verschiedene Teilpersönlichkeiten, die sich naturgegeben eher einig sind. Hermann, Gertrude. So wird sich der innere Kritiker bestens mit dem Antreiber verstehen, oft auch mit dem Saboteur, und gemeinsam können sie uns das Leben schon ziemlich schwer, ja sogar zur Hölle machen. Vor allem glauben diese Persönlichkeitsanteile fest daran. Wieso macht die denn da keinen traurigen Smiley? Dass sie zu unseren Gunsten mal wahrscheinlich aus agieren. Also man könnte sagen, sie meinen es gut mit uns. Aber der Effekt ist meist ganz und gar nicht gut. Wenn wir uns ständig selbst kritisieren, weil wir allzu viel auf unseren inneren Kritiker hören, dann löst dies massiven Stress im System aus. Und Stress ist nicht nur ungesund, sondern er schränkt vor allem auch unsere mentalen Fähigkeiten ein, weil uns die Stresshormone im Höhlenmenschenmodus halten. Wie ich bereits angedeutet habe. Näheres zur Wirkung der Stresshormone können Sie übrigens auch in meinem Buch Stresshormone und wie sie wirken. Kreative Stresslösung nachlesen. Verwechseln Sie das nicht mit dem Buch, das die kreativen Stresslösungshormone über mich geschrieben haben. Darin kann man gar nichts nachlesen. Das heißt, der innere Kritiker erreicht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er bezweckt, dass wir uns bessern. Unter Stress sind wir nicht fähig, aus unseren Fehlern zu lernen, weil vor allem jener Teil unseres Gehirns, der dafür zuständig ist, ausgeschaltet ist. Unser Stirnhirn. Hirnstirn. So können wir unter der Wirkung unserer Stresshormone Erfahrungen nicht sinnvoll nützen, weil wir da zwar gute Kampfmaschinen oder Fluchttiere sind, aber keineswegs ein Homo sapiens sapiens. Du musst, du solltest eigentlich auch den Hayo da ausprobieren für gute Nachrichten. Du weißt ja, die vier Fs. Ja. Flight, Fright, Fight und Mating. bam, bam, bam. Aber nur als solcher können wir aus Fehlern lernen, um sie zu wertvollen Erfahrungen zu machen. Der Hayo-Button. Hayo-Button. Der innere Antreiber ist auch so ein fataler Geselle. Er ist niemals zufrieden mit uns. Hast du ein Ritalin nicht genommen? Er ist niemals. Die Leute hassen dich. Oh Gott. Niemand, vor allem niemand findet das lustig. Er ist niemals zufrieden mit uns, treibt uns immer weiter und weiter, ohne je Rücksicht auf unser Wohlbefinden zu nehmen und führt uns so letztlich direkt in die Erschöpfung, ins Burnout. Was er natürlich auch nicht akzeptiert, denn er kennt kein Pardon, kein Ausruhen, um neue Kräfte zu sammeln. Nennt uns Memme, wenn wir schon am Zusammenbrechen sind und einfach nicht mehr können. Oder Erich. Womit er sein Ziel, ganz nach oben zu kommen, letztlich auch nicht erreicht. Und der innere Saboteur, der uns vor allem dem bewahren möchte, was ihm gefährlich vorkommt, hindert uns in Wahrheit meist genau an all dem, was unser Leben reich und blühend machen und unsere Entfaltung fördern würde. Dieses Arschgesicht. Zum Beispiel rechtzeitig aufs Klo zu gehen, ja, weil wir zum Frühstück Hülsenfrüchte hatten. Mhm. Seine Kriterien sind unseren Hülsenfrüchte zum Frühstück? Urahnen entlehnt für deine Mutter. Dr. Kurz! Für die Kampf- du oder sollst Flucht. Das nicht mehr machen! Was denn? Meine Mutter hier beleidigen! Ach, jetzt ist Hülsenfrüchte essen schon eine Beleidigung. Ja. Ja, dann solltest du mal ein Buch lesen. Meine Mutter isst nie Hülsenfrüchte. Seine Kriterien sind unseren Urahnen entlehnt, für die Kampf- oder Flucht tatsächlich sinnvolle Überlebensstrategien waren. Heute jedoch brauchen wir ganz andere Fähigkeiten. Dennoch leben die meisten von uns die meiste Zeit unter der Kandare ihres Vermeidungsmodus. Oh. Alles, was Schmerz, Angst oder auch bloß Angst vor Schmerz bereiten könnte, muss vermieden werden. Entweder durch Kampf oder durch Flucht. Oder durch Furcht oder durch Mating. Und damit fällt automatisch alles Neue weg. Aber Entfaltung geht nur in der Bereitschaft, das Alte loszulassen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Denn da ist nichts mit Quanten, das ist langweilig. Wenn der Schmetterling sich weigert, sich aus dem Raupenstadium zu verpuppen, und? Ja, der Schmetterling kann sich auch nicht verpuppen, weil der keine Raupe ist, denn die Raupe kann sich verpuppen. Vielleicht meinte sie Entpuppen und kennt nur die Vokabel nicht. Man weiß es nicht. Schafft er nie die Transformation aus einem kriechenden Wurm in eines dieser wunderbaren Wesen, die frei von Erdenschwere fliegen können. Oh, Himmelswillen. Guck, auf die Schmetterlinge wirkt die Schwerkraft nicht. Ja. Entfaltung braucht die Bereitschaft, sich neuen Stadien der Entwicklung zu öffnen. Springen. Gravitation ist was für Versagen. Und das Netz wird sich spannen. Und dazu ist unser innerer Saboteur absolut nicht bereit. Daher flüstert er uns eindringlich zu. Bück dich und die Buchse wird sich spannen. Das schaffst du nie. Du bist nicht gut genug. Nicht gut genug. Wo kämen wir denn dahin? Das gehört sich nicht. Das ist alles viel zu schwierig. Was werden die anderen denken? Was werden sie denken? Das steht dir nicht zu. Du bist ein Versager. Du bist ein Versager. Das kannst du nicht. Du kannst das nicht. Du lebst über deine Verhältnisse. Sportsfreund. Dazu weißt du zu wenig. Du bist eine verkrachte Existenz. Dazu bist du zu dumm. Mach dich nicht so wichtig. Wer weiß, was da noch nachkommt? Das glaubt sowieso keiner. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Nimm dir nicht zu viel vor. Das ist eine Nummer zu groß. Das bist du nicht wert. Dazu bist du nicht kreativ. Mach dich nicht größer, als du bist. Penisgesicht. Und das Wichtigste von allem, fall nicht ins Klo, mein kleiner Freund. Du weißt, wie arg das immer schäumt. Wer so klein wie du ist, der ist kommt in Gefahr. Kommt Ihnen einiges aus diesem kleinen Ausschnitt aus Niedermachern bekannt vor? Und kennen Sie Menschen, die Ihnen genau solche Sätze an den Kopf werfen? Nein. Aber bedenken Sie bitte, diese Kleinmacher sind im Grunde genommen nichts als Spiegel Ihres eigenen inneren Saboteurs. Freuen Sie sich über die Einsicht. Ich finde das zu ungegendert. Und nützen Sie die Welle, um die Resonanz, die Sie in sich zu diesen Grausamkeiten wahrnehmen können, aufzulösen. Aber wie genau funktioniert das dann praktisch? Wie nutze ich da die Resonanz? Ja, du machst so eine Quantenwelle und dann resonanzialisiert sich das alles in Wohlgefallen auf. Mhm. Aber, und das ist die gute Nachricht, Jesus rettet. Wir haben auch eine wohlmeinende, entwicklungsfreudige Persönlichkeitsanteile in uns. Unser inneres Kind ist ein solcher und ein vor allem Euro dann, in die wenn es indigofarben und geheilt ist. Denn es war krank. Leukämie, schlimme Sache. Daher plädiere ich dafür, gerade diesem Anteil unserer Persönlichkeit einen besonderen Platz in unserem Leben einzuräumen. Du bist heute ganz politisch unkorrekt. Ja, aber dafür bin ich nicht so ein Pain in the Ass wie du. Ich bin kein Pain in the Ass. Ich bin äußerst unterhaltsam und beredt, eloquent und intelligent. Da sieht man, was ich meine. Wenn wir unser inneres Kind mit im Boot haben, dann wird die Weiterentwicklung unseres Potenzials die Freude unseres Körpers. Abgesehen davon ist unser inneres Kind der Teil, der nicht allgemein anerkannt ist und deswegen teilweise vielleicht sogar belächelt wird. Bei der Zwei-Punkte-Methode kommt es nur ein einziges Mal zu einer wundervollen Wirkung, die wir nicht so leicht abtun können, aber keineswegs selbst ausprobieren können. Richtig? Richtig. Ihr innerer Saboteur wird aufs Heftigste protestieren und bei dieser Gelegenheit bietet sich die Gelegenheit, mit der Welle zu spielen. Wie? Du musst die Frage noch vorlesen. Wie sieht meine Zukunft aus, wenn ich mich den Möglichkeiten öffne, welche die Quantenwelle mir bereithält? Keine Ahnung. Ich habe nichts davon verstanden. So, mach mal einen Abschluss hier. Ach, okay. Ach, was für ein unfassbarer Dünnpfiff. Wir haben am Schluss... Völlig unverpoppt, da kommt Moizer raus. Himmel, Herrgott, sagt Zement. Richtig. Zum Abschluss würde ich gerne lesen, energetische Tagesbilanz. Nee, das geht nicht. Dann lese ich... Zum Äquator. Wer viel Platten verkauft, der hat einen Hit. Zum Abschluss Wenn Sie sich beim Lesen dieses Buches immer wieder gefragt haben, wie man sich eine derartig katastrophale Scheiße aus dem Arsch zaubern kann, dann erinnern Sie sich bitte einfach daran, dass nach Aussagen der Wissenschaft Hummeln eigentlich gar nicht fliegen könnten, aber weil Sie das nicht wissen und wohl auch gar nicht hinterfragen, ob es möglich ist oder nicht, fliegen Sie. Das gehört in die gleiche Kategorie, wie dass wir nur 10% unseres Gehirns benutzen, was bereits in der gleichen Kategorie rangiert, wie dass eine Behauptung ausgerechnet von Albert Einstein sei. Ja. Man weiß, warum Hummeln fliegen können. Wir benutzen 100% unseres Gehirns. Alles andere ist Unfug. Also, glauben Sie an Ihre Fähigkeit, sich aus Ihrer Selbstsabotage zu befreien und lösen Sie gegebenenfalls Ihre Selbstzweifel auf. Vertrauen Sie sich selbst und dem Spiel. Bartlett drückt das so schön aus. Fügen Sie doch einmal probeweise die Variable Vertrauen in erhoffte Dinge und Glaube an das Unsichtbare in Ihre persönliche Lebensgleichung ein. Ja. Heische Macht kommt 2 raus. Wenn wir die Zwei-Punkte-Methode, Zufall, für uns in Besitz genommen und als festen Bestandteil in unseren Alltag integriert haben, dürfen wir für uns die Möglichkeiten öffnen, die wir nie zuvor in Betracht gezogen oder auch nur für möglich gehalten hätten. Und dazu ist Vertrauen tatsächlich ein wichtiges Vehikel. Verstauen Sie es. Erlauben wir uns das Vertrauen in ein freundliches Universum, wie Einstein es bezeichnet hat. Hey, Einstein hat... Einstein hat noch gefehlt. Und schenken wir uns vor allem auch volles Vertrauen in uns selbst. Vertrauen wir unserer Fähigkeit, die nötigen Impulse zu setzen und dann aus dem Weg zu gehen. Eben weil wir vertrauen, dass hier etwas Numinoses wirkt. Oh ja, Numinos ist das Wunderbare, das Unerklärliche. Numinous. Dass wir mit unserem linkshirnigen Verstand nicht ausloten können. Um Zugang zu finden, ist unsere rechte Gehirnhälfte jedoch bestens geeignet. Vor allem aber unser weit geöffnetes und deswegen hochgradig dysfunktionales... Arschloch! Das stimmt. Was ist eigentlich mit Balkenektomierten? Also... Die Leute, deren Balken durchgeschnitten worden ist. Die können das Buch nicht verstehen. Also. Wenn einiges von dem, was ich hier dargelegt habe, für Sie nicht ganz nachvollziehbar ist, dann macht das nichts, Sie Trottel. Smiley, Ausrufezeichen. Ich gehöre zwar auch zu jenen Menschen, die immer alles verstehen wollen, dennoch gibt es Dinge, die ich noch nicht... Da würde ich noch mal sagen, episches Versagen, meine Beste. Dennoch gibt es Dinge, die ich noch nicht verstehen kann. Und wenn das der Fall ist, bin ich bereit, sie dennoch anzuwenden, sofern sie plausibel klingt, denn... alles, was ich hier geschrieben habe, klingt unfassbar plausibel. Mhm. Und wenn Sie mir helfen können, wohltun oder sonst in irgendeiner Form mein Leben verbessern und bereichern. Etwa im Sinne einer Arbeitshypothese, die auch in der Wissenschaft erlaubt ist, Smiley, Ausrufezeichen. Mit Bartletts Worten, es geht darum, dass Sie in Ihrer Fantasie wie in Ihrer tiefsten Überzeugung Zustände hervorrufen und aufrechterhalten können, die kraftvoller sind als Sie selbst in Ihrem begrenzten Bewusstsein. Wenn Sie nicht glauben können, dass die Welle auch Ihnen helfen wird, sich aus der Selbstfesselung zu befreien, dann tun Sie einfach so, als könnten Sie es glauben. Und wenn Sie glauben, Sie könnten nicht so tun, als ob Sie das könnten, dann tun Sie so, als könnten Sie tun, als ob Sie glauben könnten tun. Sie wissen schon. Quantenphysikalisch ausgedrückt heißt das So-tun-als-ob-Spiel. Wer kennt es nicht aus den Quantenbüchern der Quantenmechanik? Mit einem Vorbild in morphische Resonanz gehen. Das klingt doch sehr gut, nicht wahr? Mhm, absolut. Die Technik des So-tun-als-ob eignet sich vor allem für jene Menschen, die glauben, nicht zu können, weil sie an sich glauben. Dieses ist einmal ein Eigenzitat. Smiley, Ausrufezeichen. Mhm, Jedenfalls mag dieser kleine, ihr Bewusstsein ziemlich erweiternde Trick ihr Leben von Grund auf verändern. Er eröffnet Ihnen neue Potenziale, die bisher im Bereich des Unerreichbaren gefangen waren. Wir sind, was wir denken und glauben. Das Energiefeld, das uns um... Wie lange denn nun noch? Das... Hier, abgeschätzter Leser da. Ja, geschätzter Leser... Also da, man muss sich dazwischen noch bla bla bla bla bla bla denken. Und nicht zu vergessen, bla bla bla. Und Quanten, Quanten, Quanti, Quanti, Quantosen, Quanten. Welle, Welle, Welle, Welle. Einstein, Jesus, Liebe. So. Spaß haben, spielen. Also, geschätzter Leser. Kamasutra. Geschätzter Leser, geschätzte Leserin, geschätzte X-Organismix. Wenn ich Ihnen in diesem Buch auch einiges an Impulsen gegeben habe, so ist mein größter Wunsch eigentlich der, Sie dazu anzuregen, Ihr eigenes Spiel mit der Welle zu kreieren. Nachdem Sie dieses Buch gekauft haben, für teures Geld, von Ihrem Hartz IV. Seit ich mich erinnern kann, sammle ich da und dort Mosaiksteine. Und genau als solche sehe ich all das, was ich Ihnen hier anbiete. Oder, wenn Sie eher ein kulinarischer Typ sind, vielleicht gefällt Ihnen ein anderes Bild besser. Ich biete Ihnen in diesem Buch so etwas wie ein Frühstücksbuffet an. Aber es mag auch sein, dass Sie Pflanzenliebhaber sind. Dann biete ich Ihnen hier verschiedenste Blumen und Gräser. Aber das Wichtigste ist doch in allen Fällen das, was Sie daraus machen werden. Gestalten Sie Ihr individuelles Potenzial befreiendes Wellenmosaik. Stellen Sie Ihr sehr persönliches wachstumförderndes Wellenmenü zusammen. Pflanzen Sie Ihren beglückenden Wellengarten und verwöhnen Sie sich täglich damit. Absolut. Lassen Sie mich mit berühmt gewordenen Worten von Ihnen verabschieden. Yes, we can. Ja, ich glaube an die Kraft der Quantenwelle. Und diesen Glauben träge ich in meine Matrix ein. Mögen Sie aus dem, was ich Ihnen hier anbiete, tagtäglich profitieren und Ihr Leben glücklicher, liebevoller, gesünder, harmonischer, erfolgreicher, erfüllter und zufriedener gestalten. Möge die Übung gelingen. Alter. Inakzeptabel. So, sofort löschen die Scheiße. Und vergessen, dass das jemals auf meinem Gerät war. Ja, vielen Dank in Anführungsstrichen an das Schnurrbart-Einhorn. Ja. Mögest du dafür in der Quantenhölle schmoren. So ist es. Wir haben ein Fundstück. Ja. Heute mal wieder eine ganz klassische Lesestunde. Ein Buch, ein Fundstück, ein Musikstück. Ja, also. Das wäre dann das hier. humanenergetika.co.at. Und wenn du mal kurz hier guckst, was das hier ist, das ist die österreichische Wirtschaftskammer, von der das gefördert wird. Ja, wir wissen, die Österreicher haben auch bei ihren Stadtbussen die haben irgendwelche Bioresonanzenergie-Mopeds in ihre Stadtbusse eingebaut für viel Geld. Also der Österreicher hat gerne mal offensichtlich ein Esoterikproblem, auch in offiziellen Bereichen. Gut, wir dürfen uns nicht beschweren. Unsere Gesundheitsministerin ist eine glühende Esoterik-Homöopathie-Verehrerin. Also, das tut sie nicht viel. Ja. So. Nun, also hier ist eine Frau mit einem gruseligen Lachen. Aber die hat die Zähne schön. Nee, hat sie nicht. Doch, hat sie wohl. Nein, hat sie nicht. Ich finde die überhaupt nicht schön. Die Seite hier ist total schräg. Nur weil deine Zähne dunkelweiß sind? Meine Zähne sind wunderschön. So, wir sind die SpezialistInnen im feinstofflichen Bereich. Die SpezialistInnen. Warum nicht Spezialistix? Warum macht man es nicht sich einfach? So wie wir. Da hat man einfach auch eine Verantwortung. Im feinstofflichen Bereich. Leben ist Energie. Also die Seite ist ansonsten in der Kategorie ekelhaft professionell, also mit einem Logo und oben so kleinen animierten Auswahlnupsis, wie sagt man, Tabulatoren, die dann unter Menüs sozusagen preisgeben. Ja. Der Hintergrund der Seite wechselt periodisch von der Zahnfrau zu der Wiese. Es gibt sogar ein Video. Mal kurz anstarten hier. Das ist 4 Minuten lang. Ja, nur gucken. Aha, als erstes blauer Himmel, Möwe. Das Letter. Ist ein Cobblestone-Siegler. Warum sich alles bewegt. Wow. Warum sich die Erde dreht. Professioneller Sprecher. Warum alles rund um uns und auch wir selbst ständig in Bewegung sind. Ja, also ekelhaft Dünne ihn. Dünne ihn ist die Antwort auf all diese Fragen. Ekelhaft professionell. So. Dann hat hier der Fachverband der persönlichen Dienstleister was dazu geschrieben. Warte mal. Der Wirtschaftskammer Österreich, ja. Ja, also hier steht, Leben ist Energie, Beruf und Alltag fordern uns täglich, dabei ist es wichtig, auf unser körperliches und energetisches, was auch immer das sein mag, Wohlbefinden zu achten. Aufgabe unserer Zeit ist es daher, Lösungen zu erarbeiten und Verständnis für ein neues Menschenbild zu schaffen. Ein Menschenbild, das uns als physische Wesen ebenso wie im ganzheitlichen Sinne erfasst und begleitet. Damit meinen wir sind körperliche und bewusste Wesen mit energetischen Strukturen. Das ist... Bla, einfach nur Sülze. Fachverband persönlicher Dienstleister der Wirtschaftskammer Österreich, die schreiben sowas. Damit sind wir eingebunden in unterschiedliche Systeme und angebunden an ein höheres Bewusstsein. Sagt wer? Nur so können wir mit den Herausforderungen unserer erfolgsorientierten Leistungsgesellschaft erfolgreich umgehen. Die besonderen Aufgaben von uns humanen EnergetikerInnen besteht daher darin, Menschen mit Energie zu versorgen, statt dass die einfach mal einen Schokoriegel essen. Ja, oder einen Lichtschalter anmachen oder so. Die besonderen Aufgaben von uns, ihre Energieblockaden aufzuspüren und auflösen zu können, sowie die körpereigenen Selbstheilungskräfte zu unterstützen. Ne, habe ich gerade eben alles gesagt. Mhm. Blockaden und Selbstheilungskräfte, das gute alte unquantifizierbare Glaub dran und nimm Globulum, Globulus. Mhm. Wir Human-EnergetikerInnen leisten damit eine wertvolle Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen und energetischen Ausgewogenheit. So unterschiedlich die Menschen und ihre Herausforderungen sind, so vielfältig sind auch die Methoden der Energiearbeit. Das ist ja so ein klassischer Esoterikbegriff. Mhm. Das haben wir auch auf der Messe immer wieder gesehen. Erfahren Sie in dieser Broschüre mehr über das Berufsfeld von uns Human-EnergetikerInnen und die Methoden unserer ganzheitlichen Arbeit mit dem Menschen. Michael Ringleder oder so, Fachverband der persönlichen Dienstleister. Basisausbildung. Ich möchte eine Basisausbildung machen. Was muss ich dafür machen? Ausbildung, Basisausbildung. Vor allem, was kostet das? Das ist immer die wichtigste Frage. Das steht da noch nicht. Das ist sicher steht das Anfrage. Da. Nee, steht da nicht. Also. In der freiwilligen Basisausbildung Humanenergetik wird von einschlägig qualifizierten Lehrpersonen wie Rechtsanwältinnen, UnternehmensberaterInnen, PsychologInnen... Also Rechtsanwälte sind einschlägig qualifiziert, um einem zur Humanenergetikerin auszubilden. Ja, auch UnternehmensberaterInnen. Weil das Rechtsanwält darf man sich ja noch nicht mal nennen, aber Unternehmensberater... Ich bin auch Unternehmensberater. Ich auch. Ich berate hiermit Volkswagen kostenlos, hört auf zu bescheißen. Und die ein paar Milliarden Dollar, die das euch spart in den nächsten Jahren, könnt ihr auf mein Konto überweisen. Danke. Bitte. Oder auch bei Flatter gerne. PsychologInnen, ÄrztInnen und weitere. Ich fände es geil, wenn Bill Gates ein Flatter-Konto aufmachen würde und so eine Milliarde irgendwie einem dahin flattern würde. Ja. Grundlegendes Wissen zum Berufsbild des der HumanenergetikerInnen vermittelt. Unternehmerische Grundlagen. In Modul A werden wesentliche rechtliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen zur Begründung und Ausübung einer gewerblichen Selbstständigkeit. Ja, genau, so sieht das nämlich aus. Das ist das Allererste, was da steht. So können Sie den verdammten Patienten, die sich auf Ihre Seite verirren, das Geld wirkungsvoll aus der Tasche ziehen und sich gegen jegliche Forderungen absichern. Psychologische Grundlagen. Die Aufmerksamkeit für Situationen, die eine Weiterempfehlung notwendig machen sollten. Zum Beispiel jede Situation. Sowie die Grundlage für professionelle Kommunikation und KlientInnenführung sind Bestandteil des zweiten Ausbildungsschwerpunktes Modul B. Also wenn einer reinkommt und sagt, er hat ein Problem, schickt er den sofort zum Psychologen und sagt, kann ich nicht helfen, das hat mit Energie nichts zu tun. Diese Beratung kostet Sie 50 Euro. Grundkenntnisse über die Funktion des menschlichen Körpers. Wird auf besondere Gefahrenmomente hingewiesen und die Aufmerksamkeit für Situationen, die eine Weiterempfehlung notwendig machen. Einfach nur, wenn er irgendeine Krankheit hat oder sagt, er fühlt sich nicht gut, schickt er sofort weg. Zusätzlich werden Verständnisgrundlagen zur Funktionsweise des menschlichen Körpers und zur Entstehung und Verlauf von typischen Volkskrankheiten vermittelt, sowie auf mögliche Auswirkungen der energetischen Arbeit auf den Organismus hingewiesen. Come on. Den Abschluss der insgesamt 192 Übungsstunden umfassenden Ausbildung bildet eine ausschließlich schriftliche Prüfung nach einem vorgegebenen Multiple-Choice-Verfahren. Die Fragen kennen Sie alle schon vorher. Kostenpunkt 7 Millionen Euro. So, Modul A. Da sind die 16 Unterrichtseinheiten unternehmerische Grundlagen. Immer noch keine Kosten. Also zum Beispiel bei den häufigen Erkrankungen, sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankung, Adipositas, Asthma, Infektionskrankheiten, Fieber und so weiter, ist da alles dabei. Mhm. Also das ist dann über die Grundkenntnisse des menschlichen Körpers. Und Modul C muss von einem Arzt oder einer Ärztin gegeben werden. Immerhin, dann mieten sie sich da also irgendwelche armen Schweine, die gerne nutzlose Sachen machen. Und dafür Geld kriegen? Ja. Gut, hier immer noch kein Preis. Ja, das wird wohl von Fachverband zu... Aber ich muss mich doch hier anmelden können irgendwie. Das muss doch möglich sein. Ja, dann musst du bei Berufsausbildung irgendwie zur Registrierung oder so gehen. Was das dann kostet. Registrierungsantrag. Antrag auf Registrierung eines methodenspezifisch freiwilligen Basislehrgangs. Also, jetzt komm. Was kostet die Scheiße? Kein, das gibt's doch nicht. Nicht mal in da findest du irgendwas zu dem Geld. Was steht da? Verkaufen Sie Ihre Seele, jegliche Rechte, nicht mal Menschenrechte. Verklagen wir Sie auf alles, was Sie haben. Haus und Hof verpfänden und die Sklaverei nach Kasachstan verkaufen. Ja, scheint kostenlos korrekt zu sein. Ja. Gut. Registrierte Lehrgänge, kann man da wenigstens was erfahren, weil die Lehrgänge kosten auch gerne. Oh, guck mal, Bifi Niederösterreich machen das zum Beispiel. Ach, so ein geiler österreichischer Name, Hirtlika. Das habe ich in Wien schon ein paar Mal gesehen. Tja, ja, kostet also nichts. Hier, guck mal, geh mal auf www.energiemedizin.cc. Dann können die mir vielleicht sagen, was ich da... Nein, nein, das ist... Doch, das sind genau die... Das sind registrierte Lehrgänge. Ja, aber hier steht ja nichts dazu. Doch, dann musst du mal hier gucken. Energiecoaching zum Beispiel. Spagyrik-Basisseminar, das wäre doch was für dich. Ja, das kannst du da mal noch was lernen. So. Da. Zahlst 55 Euro. Das geht ja noch. Ja, das sind nur 3 Stunden. Ja, ne? 55, das ist ja Stundenlohn, der ist ja nicht mal so doll. Besser ja, wissen wir leider nicht. So, Methoden. Blütenessenzen. Oh, Musik interessiert mich. Biofeedback und Bioresonanz, Farben und Lichtquellen. Da haben wir so eine Klangschale, neues Lebensgefühl, PDF zum Thema Musik kann man haben. Musik ist, wenn was schön klingen tut. Schallwelle. Oh. Eines haben sie gemeinsam, ihre Schallwellen bringen jede Zelle im menschlichen Körper in Schwingung und erzielen durch die aufgenommene Energie eine selbstheilende Wirkung. Dieses ist falsch. Feine, subtile Schwingungen des Klanges sprechen seelische und geistige Bereiche des Menschen an. Jetzt kannst du das Beispiel machen. Welches Beispiel? Das du gerade machen wolltest. Ich wollte eigentlich noch was ganz anderes. Das heißt jede. Ja, scheint er damit klarzukommen. So, ne? Das ist zum Beispiel Musik. Ist schwingend jede Zelle stinkt. Ich finde immer noch subversiv, dass am Ende dieser ersten Sequenz ein Moll-Akkord kommt. Ja, ich auch. Das ist irgendwie, ne? Irgendwie ist das schön. Fühlt sich wohl. So. Ich bin noch nicht fertig. Tieferliegende Blockaden können auf diese Weise erkannt und bewusst gemacht werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, das Energiesystem neu zu strukturieren. Was ist ein Energiesystem? Ja, bla. Mehr Methoden. Energiearbeit in der Aura. Oh, ich lese mal kurz kraniosakrale Energiearbeit. Das klingt mir sehr gut. Die Kranio, neues Wort, sakrale, neues Wort, Energiearbeit basiert auf sanften und ruhigen Berührungen, die auf der körperlichen, seelischen sowie geistigen Ebene ihre Wirkung entfalten. Hier können durch die rhythmischen Bewegungen am Kopf entlang der Wirbelsäule und am Kreuzbein energetische Blockaden oder Ungleichgewichte lokalisiert und wieder in Einklang gebracht werden. Auch die Hirnrückenmarksflüssigkeit, die das zentrale Nervensystem umfließt, wird balanciert. Whatever the hell that means. What the actual fucking fuck. Ja, so ist es. Ziel ist es, das innere und äußere Gleichgewicht wiederherzustellen, die Eigenregulation des Körpers, Balancing, zu aktivieren und dessen Selbstheilungskräfte zu unterstützen. Stunter Ötzen. Ja. Ja, dann mach doch mal bitte noch Energiearbeit in der Aura so, und dann hören wir auf. Aber sowas von. So, also das sind alles Sachen, die zum Berufsbild dazugehören. Als menschliche Aura wird die Ausstrahlung unseres Körpers bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein Energiefeld, das vergleichbar mit einem Fingerabdruck individuell und unverwechselbar ist. In ständiger Resonanz mit der Umwelt kann es Gefühle sowie Gedanken, aber auch Blockaden oder Disharmonien in Körper, Seele und Geist speichern. Wir HumanenergetikerInnen können mithilfe spezieller Methoden dieses Energiefeld messen und für alle sichtbar machen und harmonisieren. Diese Methoden sind völlig frei erfunden, nicht reproduzierbar und auch nicht validiert. Also immerhin ist es interessant, dass es nicht möglich ist, hier irgendwas über Preise herauszufinden, was normalerweise ja das Erste ist, was man da erfährt. Ich finde das recht richtig schlimm, dass das von der österreichischen Wirtschaftskammer gesponsert und unterstützt. So, also das war sehr schlimm heute. Vielen Dank, du Schnurrbart-Einhorn. Ja. Du hast aber trotzdem, hat sich der Dragon Carcass verdient, das Death-Metal-Stück auszuwählen. Er möchte der Band Steora. Oder sie. X möchte der Band Steora ein Forum bereiten und dem kommen wir natürlich gerne nach mit dem Lied Tea Leaves for Eosphoros. Gut. In diesem Sinne noch einen charmanten Nachmittag. Kommt alle nach Berlin. Und up the Irons. Organismix der Hallix Hallix der VIP-Stunde. Wir haben heute einen ganz besonderen Spaß für euch. Ja, Claudias komischer Analfimmel oder so. Ja, also ich habe hier mehrere Seiten mit Pornofilmen. Titten-Tsunami. Wogende Pracht will entdeckt, ausgepackt und verwöhnt werden. Also an dieser Stelle muss ich wirklich mal sagen. Die Mädels mit den prallen Titten sind bereit, sie auch. Ich muss einräumen, dass der Beruf der Pornofilmhüllentexter ja. ein sehr interessanter, kreativer Beruf ist. Ich bin früher mit einem anonym bleiben wollenden Freund mal in solche Videotheken gegangen und dann haben wir uns gegenseitig mit Emphase die Zusammenfassungen auf den Rückseiten dieser damals noch Kassettenhüllen vorgelesen und versucht, ausgehungert und gnadenlos geil ernst zu bleiben. Es ist uns recht selten gelungen und zum Teil waren da wirklich, das muss man wirklich sagen, lyrische Prachtstücke allerfeinster Prosa enthalten, wie man an diesen Titeln hier sehen kann. Oktober-Sexfest 2. Ja. Best of Milf Filth. Milf Filth. Ja. Sehr schön. Also die sind nicht alle gut, aber so manchmal gibt es da so ein paar kleine glänzende Juwelen. Ja. Zofen im Schmerztest. Hier wird geklammert und gefesselt. Jammern ist nicht erlaubt. Zeig ihr, wo die Peitsche hängt. Ein Film, an dem auch Nietzsche seinen Spaß gehabt hätte. Die willigen Mädels erwarten von ihren Meistern kräftige Peitschenhiebe auf den nackten Po. Ja. Tittenalarm 47. Riesentitten zum Greifen nah. Transsexual Beauty Queens. Eine Transe schöner und geiler als die andere. Eine Transe schöner und geiler als die andere. Natürlich bereit für alles, was Mann und Frau lieben. Was ist mit verdammt dicke Titten? Englischer Ton. Magma swingt im Club Libelle. Auch das einfach hat einen schönen Fluss. Das stimmt. Altgeil verkommen 5 Stunden. Reifes Fallobst will gepflückt werden. Oder wie heißt es, wenn reife Frauen derart geil sind, dass sie zu allem bereit ja. sind beim Sex? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nein, es reicht. Das sind die ganzen lustigen. Ja, es gibt ja, man muss ja, es reicht. Back to something completely different. Death Metal!